Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. So, die Aufnahme läuft. Hier sind wir im Dicken Engel und haben heute den Martin Hase aus Berlin da. Berühmt und berüchtigt deswegen, weil er als einer der mächtigsten, die Presse bezeichnet als einer der mächtigsten Piraten, als Basispirat wohlgemerkt. Er hat kein Amt, kein Mandat. Und er hat sehr viele Delegationen im Liquid Feedback. Das finden manche ganz gut, manche finden das ganz doof. Ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll, tendiere eher zu doof. Aber ich möchte ihm jetzt erstmal das Wort übergeben, damit er jetzt vielleicht ein paar Sätze dazu sagt, wie es überhaupt dazu kam, wieso er so viele Delegationen hat. Das würde mich nämlich ausgesprochen interessieren. Naja, mich würde interessieren, warum du es doof findest. Ja, das sage ich dir doch später. Also. Okay, also, dann fange ich mal an. Also, ich weiß natürlich nicht genau, weil mir die Leute natürlich nicht gesagt haben, warum sie auf mich delegieren. Ich kann da auch nur Vermutungen anstellen. Eigentlich müsste man die Leute fragen, die delegieren. Also meine Vermutung ist, dass mich halt viele Leute kennen. Einmal durch meine Aktivitäten im Chaos Computer Club. Auch dadurch, dass ich halt auch Podcasts mache. Also insbesondere den Klabautercast. Da gibt es ja jetzt schon 95 Folgen. Und das ist auch damit irgendwie auch der Podcast, der vielleicht so am beständigsten bei den Piraten ist. Und das hören natürlich auch viele Leute. Und dadurch können sie sich natürlich ein Bild von mir machen. Also ich glaube, dass man vor allen Dingen dann Delegationen bekommt, wenn man halt irgendwie bekannt ist und vertrauenswürdig ist. Da kommen vielleicht auch noch so ein paar andere Boni dazu. Vielleicht auch, ich meine, ich bin ja nun auch öfter aufgetreten, auf dem Kongress und so. Also das spielt vielleicht auch eine Rolle. Also auf dem Kongress vom Chaos Computer Club, der immer zum Jahresende stattfindet. Und ich war schon in der Wikipedia lange Zeit aktiv und so. Also da spielt sicherlich auch alles eine Rolle. Also ich denke, es liegt daran, dass ich eben vielen Leuten bekannt bin und dass ich auf die Leute eben den Eindruck gemacht habe, vertrauenswürdig zu sein. Ich habe auch, das wäre ein Missverständnis, wenn du denkst, ich hätte Probleme damit, dass du jetzt so also viele Delegationen hast, sondern ich habe ein Problem damit, dass Menschen mit einfach riesigen Delegationen aufschlagen und damit sofort Themen durchbringen oder aber auch Gegeninitiativen verhindern können. Das ist mein Problem. Also das hat nichts mit deiner Person zu tun. Und ich kann dir, das steht auch im Pad, ein Beispiel dafür nennen. Und das betrifft meine AG. Also es hat nichts damit zu tun, dass ich das jetzt irgendwie, also auch wenn es zu meinem Vorteil ist, habe ich Probleme damit. Das ist ein Antrag, der gestellt wurde und da kommt jemand heute und mit 250 Stimmen, damit ist er sofort übers Quorum. Da bist du übrigens mit dabei, also subsumiert. Und ich habe auch Probleme mit diesen ganzen weitergereichten Delegationen. An dem Beispiel, das habe ich auch im Pad verlinkt, kann man auch sehen, wie Delegationen dann weitergereicht werden und wer da alles mit dabei ist. Und ich glaube nicht, dass die sich wirklich im Klaren sind, wofür sie dann eben stimmen gerade. Kannst du mal die Adresse von dem Pad nochmal vielleicht reinschreiben hier? Ja. Das ist jetzt nichts besonders Aufregendes, aber man kann es, ich habe heute diverse Initiativen durchgeguckt und man kann es sehr deutlich sehen bei den Drogenanträgen, dass da kaum Beteiligung ist, aber dann immer ein oder zwei Personen mit riesigem Stimmenanteil ankommen und damit eigentlich die ganze Abstimmung kippen. Und ich finde, damit führt man auch das ganze Tool, was ja eigentlich auch ein Meinungsbildungstool ist, ad absurdum. Warum? Weil ich einfach bezweifle, dass diejenigen, die da die Stimmen abgegeben haben, wirklich jetzt jedes Mal dieser Meinung sind, vor allem wenn es dann dreimal weitergereicht wird und vor allem wenn es globale Delegationen sind. Ja, also ich meine, wenn ich das Gefühl habe, dass nicht in meinem Sinne abgestimmt wird, dann will ich doch auf die Leute, die da nicht in meinem Sinne abstimmen oder nicht in meinem Sinne weiterdelegieren, nicht mehr delegieren. Glaubst du, dass das bei dass es bei vielen Leuten nicht so ist? Also dass das glaube ich. Das glaube ich vor allem, dass sie es gar nicht sehen durch die Unterdelegationen, weil dein Name taucht zum Beispiel überhaupt nicht auf und auch der Name von anderen, der taucht überhaupt nicht auf. Du musst dann wirklich auf diese Stimmen gehen und dann musst du immer weiter runter gucken und dann gucken, wofür gestimmt hat. Also das, ich glaube, das verfolgen nicht alle, gar nicht. ist das natürlich jetzt immer noch vielleicht ein bisschen die Darstellung, das soll ja nun besser werden, dass man sehen kann, wo die, dass man sehr viel leichter sehen kann, wo die Stimme endet. Ich denke, das ist ja jetzt nur eine Form der Darstellung. Also wenn das alles ein bisschen klarer zu sehen ist, hättest du dann weniger Probleme damit? Nein, weil ich habe auch schon Probleme damit in dem Weiterreichen, weil das ist auch, da führt auch ein Link dazu, wenn man zum Beispiel so einen Delegationskreis macht und da beteiligen sich noch welche, da geht es ganz schnell nach dem Schneeballsystem. Und da kommt es unter Umständen nicht zu Superdelegationen, aber durchaus zu großem Stimmgewicht. Und das hat dann gar nichts mehr mit Kompetenz zu tun. Das ist das eine Problem, was ich damit habe. Und das andere Problem, was ich damit habe, ist, dass aufgrund von Sympathien oder weil jemand einfach ein guter Typ ist oder eine gute Typin, dass man einfach sagt, ja, dem gebe ich jetzt einfach mal meine Stimme. Und das ist für mich kein Kriterium. Naja, aber eigentlich ist es ja so, dass auch in der normalen Demokratie, wie wir sie kennen, die ist ja nun mal repräsentativ, da gibt man auch irgendwie seine Stimme ab. Ich möchte nicht ins Wort. Ja, du musst weiter nach vorne bleiben. Du bist zwischendurch so gut und dann hört sich das an, als würde es sich zurücklehnen. Tue ich nicht, weiß nicht. Ja, okay, ich achte ein bisschen mehr drauf. Ja, also ich meine, wir müssen jetzt nicht zu zweit diskutieren, können sich auch noch andere beteiligen. Ja, natürlich. Kommt jetzt auch, zum Beispiel Daniel. Jetzt bin ich gerade abgelenkt. Ich weiß nicht, also ich kann deinen Aspekt durchaus verstehen, dass du sagst, diese Delegationen, die sollten halt nicht nach Sympathie erfolgen. Da sehe ich allerdings auch das ganz große Problem daran, nur doch mal ganz so, wie kriegt man das denn ausgehebelt? Weil solange die Delegationen wirklich nach Kompetenz und Vertrauen in die Kompetenz erfolgen, ist das doch eigentlich trotz allem ein gutes System. Man gibt seine Stimme an jemanden weiter, dem man aufgrund seiner Kompetenz vertraut, und wenn der die weiter reicht, ist es ja trotzdem jetzt kein Vertrauensbruch oder dergleichen. Und es ist halt eine Abbildung von flüssiger Demokratie letztendlich, und hat auch seine Gründe, dass dieses Tool halt letztendlich auch nur ein Meinungsbildungstool ist, was aber auch keine bindenden Beschlüsse letztendlich hervorruft. Ich weiß, was du meinst. Ich sehe bloß die Meinungsbildung nicht, wenn irgendjemand mit 250 Stimmen ankommt und ansonsten noch vielleicht 10 Leute einzeln abgestimmt haben. Da sehe ich dann nicht unbedingt die Meinungsbildung, aber das ist jetzt mein persönlicher Eindruck, und jetzt ist Corbinian dran. Ja, hi Martin. Und Kira, das, was du gerade gesagt hast, dass du meintest, dass die Leute, die delegiert haben, dass die davon, dass die nicht, also dass Martin nicht unbedingt dann so abstimmt, wie das in ihrem Sinne war. Wenn ich delegieren würde, dann würde ich genau das deswegen tun, weil ich will, dass jemand nicht in meinem Sinne abstimmt, weil dann könnte ich das selber tun. Weil ich zu vielen Themen einfach keine Ahnung habe. Ich habe zwar eine Meinung dazu, aber ich habe keine Ahnung. Delegiert Martin an ihm weiter, der vielleicht Ahnung davon hat, und der kann dann ruhig eine andere Meinung wie ich haben, und das ist dann auch gut so, finde ich. Also das, diese Entscheidung treffe ich dann selbst. Also wenn es nur darum ginge, dass immer das abgestimmt wird, wie meine Meinung ist, dann könnte ich das selber tun. Das steht mir ja frei im Liquid Feedback. Da muss ich mich halt dann aber auch hinsetzen und jedes Mal ja alles anschauen und selbst abstimmen. Aber ich habe nicht den Anspruch, dass immer so abgestimmt wird, wie es meiner Meinung entspricht. Das ist ja genau das Konzept, dass ich das eben nicht einschätzen kann immer. Und wie taugt es dann zum Meinungsbild? Aber weil bei einem Parteitag wurde ja dann direkt und persönlich abgestimmt, aber jetzt darf erstmal Martin was sagen. Martin, du musst dich nicht eintragen da ins Bett, weil ich frage dich immer zwischendurch, weil du musst ja auch immer Möglichkeit haben zu antworten. Ach so, ja, aber lass uns doch ruhig mal noch hören, was die Leute so sagen. Ist ja auch interessant. Ich kann ja auch ein bisschen dann zusammenfassen, antworten. Alles klar. Rudi. Rudi Pfeilsticker. Rudi Pfeilsticker, deine Eltern suchen dich an der Kasse. Nein, er ist im Moment nicht da. Dirk, Monopol. Eigentlich bin ich ja ein Fan davon, dass sich über liquide Demokratie sowas Ähnliches wie eine Fachregierung für verschiedene Themenbereiche rausbilden könnte, die dann im Prinzip, wenn sie abhebt, auch abrufbar ist. Das ist ja eigentlich genau das, was ich mir für die Republik wünschen würde. Ich hätte aber gerne ein bisschen mehr Zutrauen über das Zustandekommen Delegation und des Stimmgewichts. Und da fällt mir von neulich ein Beispiel ein, da wurde dieser neue Themenbereich Vorstände eingerichtet. Und da hat ein mir persönlich bekanntes Vorstandsmitglied mir erklärt, wie er sich vorstellt, dass die Delegation dort funktioniert. Nämlich Leute, die ihm vertrauen, mögen doch bitte ihm seine Stimme geben und dann kann er dort quasi sein Stimmverhalten mit einbringen und man kann es aber korrigieren. Und dann habe ich mir die Delegationen angeguckt und rat mal, auf wen dieses Vorstandsmitglied delegiert hat, und zwar global aus einer Zeit, wo dieser Bereich überhaupt noch nicht existiert hat, an den Martin. Und da verliere ich einfach das Vertrauen, dass sogar Leute, die eigentlich Dinge gut durchdenken, dieses Delegationssystem bewusst benutzen. Martin, möchtest du dazu was sagen? Ja, da verstehe ich jetzt nicht das Problem. Warum soll denn der nicht an mich delegieren? Ja, der kann an dich delegieren. Das Problem an der Stelle war, dass er gesagt hat, er möchte in diesem Bereich grundsätzlich eigentlich selber abstimmen und den Leuten die Möglichkeit geben, wenn sie einer anderen Meinung sind, sich dann zu artikulieren. Wenn er dann aus einer Delegation von König Olims Zeiten, wo es diesen Bereich überhaupt noch nicht gab, tradiert, eine globale Delegation an dich, dann ist doch diese Idee ad absurdum geführt. Und das ist jetzt jemand, der sich sehr gut Gedanken darüber macht, was er mit seiner Delegation macht. Und da frage ich mich, ob das sozusagen, wenn das Minimalniveau schon wäre, dann wäre es schon schlimm genug. Ich glaube aber, dass es noch ganz viele Leute gibt, die machen Fire and Forget. Und dafür sprechen ja auch die Statistiken, die das Tridoc immer macht. Ja, das mit Fire and Forget ist nochmal ein gesondertes Problem. Aber jetzt in dem Fall, ich weiß jetzt gerade nicht, welcher Forscher das ist, könnte ich aber gleich natürlich nachgucken. Ich darf es ja nicht sagen. Ich denke, der will halt auch eine Globaldelegation machen. Ich mache ja auch eine Globaldelegation. Also zum Beispiel für den Themenbereich Bildung. Das interessiert mich sehr. Das ist auch sozusagen so ein bisschen meine Fachkompetenz. Da würde ich immer versuchen, selbst abzustimmen oder bewusst zu delegieren. Habe ich auch schon mal gemacht, auch an Leute, die sich bei bestimmten Dingen etwas besser auskannten. Also auf Martin Delius zum Beispiel. Aber eigentlich würde ich da selber abstimmen. Nur, es kann natürlich passieren, dass ich auch mal in Urlaub bin oder so. Und ich denke, die Globaldelegation ist nochmal so ein Auffanginstrument, wenn man mal wirklich nicht kann. Und ich finde, dann ist es immer noch besser, wenn man seine Stimme dann jemandem überträgt, jemandem vertraut, als dass man dann sagt, ja, dann verfällt halt die Stimme. Also ich finde das eigentlich einen sehr guten Ansatz. Und ich kenne auch Leute, die da sehr sorgfältig damit umgehen. Also es hat mich zum Beispiel ein Pirat mal angerufen und hat gesagt, er ist jetzt einen Monat lang in den USA und er möchte, dass ich für ihn die Globaldelegation übernehme, und hat mir dann noch gesagt, aber also er möchte da nicht völlig die Kontrolle verlieren. Und das fand ich also schon sehr bedacht, dass die Leute dann auch so weit gehen. Und ich würde immer auch an Leute vorrangig delegieren, gibt auch bei mir nur eine Ausnahme, die selber weiter delegieren, damit auf jeden Fall die Stimme nicht verloren ist. Okay, ich mach mal einfach weiter. Der Rudi Fallsticker hat jetzt sein Mikro gefunden. Rudi? Wo ist der überhaupt? Ist er der Zuhörer und kann nicht... Ah, ist der doof. Ja. Okay, jetzt kannst du reden. Ach so, weil ich unter Zuhörer war, deshalb. Ah, alles klar. Gut, ich wollte nur anmerken, man kann sich ja die Datenbankdumps runterziehen und dann einfach mal gucken, wer eigentlich super Delegierter ist. Und da ist Martin zwar noch recht weit vorne dabei, aber eigentlich nicht, halt eben auch nicht mehr ganz vorne. Und ein Problem für mich ist auf alle Fälle, dass man halt so eine gefühlte Superdelegation hat. Also muss die Leute schon 3, 4, 5 Mal mit einem hohen Stimmgewicht beobachtet haben, um dann zu wissen, aha, da ist ein Superdelegierter, und dann kann man damit auch irgendwie umgehen. Aber ich schätze mal doch, dass die allermeisten, wenn sie dieses SQL oder das Ergebnis von diesem SQL sehen würden, wer da im Moment eigentlich super oder hohe Delegationsgewichte hat, Quid-Feedback, dass da doch die eine oder andere Überraschung dabei wäre, auf alle Fälle. Kannst du es kurz irgendwie ausfinden und sagen, wer das ist? Das darf er nicht. Das ist ja öffentlich, oder? Nein, nur für Mitglieder. Ach so, wenn du keinen Zugang hast... Wir müssten überprüfen, ob jetzt hier alle einen Liquid-Feedback-Zugang haben. Dann dürfte er. Ja, aber die Form nicht, oder? Ja, aber es ist korrekt auf jeden Fall. Und man kann ihn ja fragen, und das dürfte kein Problem sein, es rauszufinden für alle, die dabei sind. Martin, möchtest du was dazu sagen? Ja, ich wäre ja jetzt nicht so datenschutzorientiert. Also ich meine, wir sind hier unter uns. Es ist klar, es wird aufgezeichnet, aber na gut, also ich kann es nachgucken, kann ich ja mal machen. Aber nein, ich finde das wirklich, ich meine, das zeigt ja, wie gut das System ist, dass ich das genau nachvollziehen kann. Und mir graut so ein bisschen davor, dass man jetzt Vorschläge macht und sagt, ja, nur damit man Superdelegierte verhindert, da schaffen wir jetzt irgendwelche solche Sachen, dass nicht weiter, dass es irgendwie die Möglichkeit geben soll, mit Liquid Feedback ohne Weiterdelegation oder so. Na, erstmal ist es dann nicht mehr Liquid Democracy und zweitens werden dann die Leute hergehen und sich irgendwie hinterrücks absprechen, sich anrufen und sagen, wie stimmst du denn ab, dann stimme ich auch so ab und das, dann sind wir wieder... Müssen Sie aber reden, das finde ich auch schon später. Nee, aber das ist, führt dann dazu, dass es so, ja, dann gibt's halt Klüngeleien. Das ist halt wie so eine Anden-Fraktion, wo man nicht genau weiß, wer jetzt mit wem zusammenhängt. Und hier kann ich das genau nachvollziehen. Ich kann dabei StreetDoc nachschauen. Ich kann in der ich kann direkt auch im System nachschauen und dann weiß ich genau, wer mit wem zusammenhängt. Und wenn ich da entdecke, dass es da irgendwie so ein Abstimmungskartell gibt, sagen wir mal Maha und Christopher Lauer, sind immer einer Meinung, da würde ich aber dann sofort darauf hinweisen und eine Kampagne machen und ich würde sagen, bei der Shitstorms-Qualität wird so ein Kartell auch sehr schnell zerbrechen, weil dann einfach die Leute sagen, nö, also wenn Maha immer an Christopher Lauer delegiert, dann ist aber, wollen wir nichts mehr mit dem zu tun haben. Da bin ich halt ziemlich sicher. Ich hätte jetzt mal was Organisatorisches. Ist SD StreetDoc? Wenn ja, dann würde ich ihn durchaus gerne noch mehr hier in die Diskussion einbinden, wenn er es gerne möchte. Der muss noch seinen Push-to-Talk stattfinden. Jetzt habe ich ihn, Bist du das? Bist du das? Ja. Okay, okay. Jetzt geht's doch erstmal, wer hat diese grausamen Geräusche? Ich kann es überhaupt nicht sehen. Gut. Jetzt mache ich erstmal mit Kay weiter. Wenn man erstmal anfängt, Englisch zu sprechen. Kay, weiter. Kay, bitte. Kay? Kaywi, ich glaube, du bist gemeint. Kaywi, Sandra. Sandra. Okay, dann mache ich beim nächsten weiter. Sie übersetzt wahrscheinlich wieder. Greemin. Ja, könnt ihr mich hören? Ja. Okay, super. Ich wollte erstmal auf die Frage im Pad irgendwie Bezug nehmen. Sollten Delegationen nach einiger Zeit verfallen? Also das ist jetzt schon im Bundesliquid implementiert nach Aussage von Tatso und nach 90 Tagen verfallen Delegationen durch Inaktivität. Zum Zweiten irgendwie, was halt Maha vorhin gesagt hat von seinem Freund, der gesagt hat, er will bei seiner Delegation an ihn nicht die Kontrolle verlieren. Wollte ich nur anmerken, dass das ja irgendwie so wie Delegationen Liquid Feedback funktionieren ja gar nicht in dem Sinne möglich sind, weil es ist ja nichts weiter als eine Orientierung am Abstimmungsverhalten einer anderen Person, wenn ich mich nicht beteilige. Also also zum Beispiel in meinen Lieblingsthemen jetzt in Recht und Sicherheit irgendwie delegiere ich halt auch an einen Piraten, den ich sehr gut kenne, obwohl ich halt in diesem Bereich sehr aktiv bin. Ja, ich delegiere ja auch in den Bereichen, wo ich aktiv bin. Also auch an andere. Also zum Beispiel an Martin Delius bei Bildung und Wissenschaft. Ja, und du hast keine Probleme mit diesen Sub-Sub-Sub-Delegationen? Also wo es dann immer so weitergeht und wo denen, die da am Schluss, am Ende, am Anfang, könnte man auch sagen, zu jemandem delegiert hat und der hatte vielleicht 2, 3 Stimmen und der delegiert dann wieder an jemand anderes, der hat vielleicht 10 und so kommt es ja zu diesen Superdelegationen und das ist unter Umständen aber doch irgendwas, was ich überhaupt nicht bedacht habe am Anfang. Okay, Kay? Kiwi? Doch immer weg? Sami? Könnt ihr mich so gut hören oder nicht? Ja, man kann dich jetzt hören. Bitte. Okay, du musst auch sprechen. Hallo? Ja, du musst sprechen. Könnt ihr mich immer noch nicht hören, oder was? Jetzt kann man nicht hören, wenn du sprichst. Sehr gut, okay. Ja, ich hatte am anderen Rechner irgendwie mir den Wolf gequetscht auf meiner Push-to-Talk und es ging nicht. Worum es mir geht bei den Superdelegationen, ich habe das Problem, dass damit die Transparenz ausgehebelt wird. Soll heißen, ich möchte delegieren können. Entschuldigung, ich höre gerade jemand. Alles okay. Okay, ich möchte delegieren können. Ich finde es auch total wichtig, aber ich möchte wissen, auf wen ich delegiere. Und das Problem ist eben, wenn die Delegation über mehrere Stufen geht, ich weiß es einfach nicht, nach welchen Kriterien diese Leute weiter delegiert haben. Das sind zum einen, wurde ja auch schon genannt, Globaldelegationen. Es sind aber auch einfach Leute, die möglicherweise eben nicht mehr in diese Richtung abstimmen würden, wie ich gern meine Stimme auch verwendet sehen würde, die vielleicht sogar einen eklatant anderen Ansatz verfolgen würden. Ich kann das noch verfolgen. verfolgen über vielleicht 2-3 Stufen, aber ich kann es nicht mehr verfolgen, wenn das eine Endloskette wird. Deswegen trete ich also sehr stark dafür ein, dass man Delegationen tatsächlich begrenzen kann, nicht muss, aber dass die Möglichkeit da ist, dass wenn jemand eben sagt, ich möchte gerne begrenzen können, damit ich noch einen Überblick habe, wer mit meiner Stimme unterwegs ist, dass ich dann tatsächlich sagen kann, bitte nur auf 2-3 Ebenen, aber dann, wenn dann keiner abstimmt, lieber verfallen lassen, als wenn das an jemanden geht, der letztendlich reiner Zufall mit meiner Stimme dann letztendlich unterwegs ist. Okay, danke. Martin, möchtest du was dazu sagen? Ja, da würde ich gerne was dazu sagen. Also, es ist natürlich dann nicht mehr Liquid Democracy. Also, bei Liquid Democracy. Du bist zu leise, du warst etwas, aber man kann dich verstehen. Also, letztes Mal ins Wort zu fallen. Du hast anscheinend irgendwie Wackelkontakt irgendwo in der Leitung drin. Also, du knickst manchmal von normalem flüssigen Sprechen auf extrem dumm und leise zurück. Wir haben ja aber ganz schnelles Internet. Schneller geht's nicht. Das ist Mikro wahrscheinlich. Mit Kabel drin oder so? Dann nein. Nein, ich bin mit meinem MacBook Air. Ich spreche direkt ins MacBook Air. Aber du hast nicht. Irgendwo ist hier im MacBook Air ein Mikro. Ich weiß nicht, wo es ist. Also ich sitze genau vor dem MacBook Air. Das Mikrofon im MacBook Air ist neben der Kopfhörerbuchse. Neben? Mikrofon, ja. Jetzt verstehe ich das Problem. Ja, jetzt ist besser. Ja, nee, das Problem ist folgendes gewesen, ganz kurz erklären. Ich habe, weil ihr immer sagtet, ich sei zu leise, das MacBook Air hochgehoben und natürlich genau meine Hand dort gehabt, wo die Buchse ist. Es war meine Hand, also ich weiß jetzt Bescheid und mache es jetzt anders. So, also erstmal zu dem Punkt, bei Liquid Democracy ist es schon so, dass man halt entweder selber abstimmt oder seine Stimme delegiert. Dann vertraut man aber dem Delegierten sozusagen vollkommen. Wenn man eh weiß, wie man abstimmen will, dann soll man das ja eben selber machen und sonst soll es halt der Delegierte machen. Und deshalb ist das mit dem Einschränken der Delegationstiefe so eine Sache, weil man dann irgendeinem Delegierten, wenn man sagt, ich will nur bis zur zweiten Stufe, also nur einer darf nochmal weiter delegieren, dann beschneidet man ja sozusagen den zweiten so ein bisschen in seiner Freiheit. Und das ist dann eben nicht mehr Liquid Democracy, das ist dann irgendwas anderes. Also von daher sehe ich das schon ein bisschen als problematisch an. Also es ist natürlich schon ein Web of Trust, aber eben wie der Name Web of Trust sagt, also man vertraut den Leuten ja und das muss man dann eben auch. Und wenn man halt den Leuten nicht vertraut, dann sollte man eben nicht delegieren. Also mit der Delegation gibt man eben sozusagen die volle Prokura weiter, also das volle Vertrauen und der die Delegation empfängt, der soll eben auch frei sein und nicht nochmal irgendwie dann, ja, aber weiter delegieren geht nicht und so. Das ist dann wirklich ein anderer Ansatz und von daher sehe ich das schon kritisch, wenn man sagt, wir wollen das anders machen. Jetzt verstehe ich aber erstmal, was du eigentlich, also dieses Liquid Feedback als eigentlich Versuchsstation für Liquid Democracy und so wird es aber noch nicht verwandt, aber du benutzt es so und ich glaube, da kommen auch einige Missverständnisse, zumindest von mir her, weil ich sehe das als Stimmungsbild, als sonst irgendwas, aber nicht als eine Stufe von Liquid Democracy und das ist mein Problem dabei gewesen, aber ich mache jetzt mal weiter mit Sami. Darf ich noch mal kurz auf H antworten? Ja, bitte. Glaube ich auch der grundlegende Punkt, wo wir uns unterscheiden. Ich glaube, wir sehen dieses System unterschiedlich. Ich möchte delegieren, aber nicht aus dem Grund, dass ich unbedingt sage, dass es jemand mehr Ahnung hat als ich, sondern es ist eine Delegation für den Fall, dass ich nicht selbst abstimmen möchte. Das kann durchaus auch sein, dass das jemand ist, der genauso abstimmen würde wie ich mit der gleichen Kompetenz und es einfach um Zeitmanagement geht. Und insofern spielt es für mich eine viel wesentlichere Rolle, dass ich weiß, wem ich die Stimme gebe und dass ich demjenigen vertraue. Und dieses absolute Vertrauen möchte ich nämlich genau nicht entgegenbringen. Das erfordert nämlich im Moment diese 5-Jahres-Delegation mit dem Kreuzchen. Und genau davon möchte ich ja wegkommen. Aber davon sind wir doch weg, wenn du jederzeit deine Delegation zurückziehen kannst. Ich meine, es ist doch eben ein Kompromiss zwischen repräsentativer und Basisdemokratie. Ich habe das Gefühl, dass verschiedene Leute, zu denen sicherlich auch StreetDog gehört, der sich gleich noch äußern wird, eigentlich eine Basisdemokratie wollen. Und dann muss man es halt anders machen. Klar. Ja, wo wir gerade von ihm sprechen, StreetDog, möchtest du einfach mal so ich weiß nicht, wie lange du jetzt drin bist, so ein kurzes Statement abgeben, damit man so sieht, was die andere Seite, weil ich habe das zwar alles durchgelesen, aber habe das gerade so in meinem Gehirn zusammengefasst, kann es aber nicht so in Worten zusammenfassen. Vielleicht sagst du einfach aus deiner Sicht so eine kurze Zusammenfassung, was du als Probleme ansiehst. Also das, was ich da drüber geschrieben habe, kommt zusammen auf irgendwie 20.000 Wörter oder so. Das ist ein bisschen schwierig, das kurz zusammenzufassen. Aber es sind eine ganze Menge Punkte. Also das eine ist, dass das ganze System sehr wirr ist, so wie es ist. Es wird manchmal davon geredet, ich will, dass jemand mich vertritt und meine Meinung irgendwie für mich da kundtut, wenn ich mich nicht so arg ins Thema reinarbeiten kann. Manchmal heißt es, man will irgendwie Experten haben und dass die Leute einfach mehr Ahnung haben, die Delegationen haben. Bin allerdings der Meinung, das Delegationssystem ist mit den transitiven Delegationen vor allem und den globalen Delegationen nicht im geringsten geeignet, das irgendwie abzubilden. Ungefähr knapp 3/4 aller Delegationen, die irgendwo eingesetzt werden, werden global vergeben. Dazu kommt dann noch, dass auch die themenbereichsbezogenen Delegationen nicht unbedingt auf Experten immer fallen. Da bleibt am Ende extrem wenig übrig, was dann tatsächlich Experten auswählt und irgendwie Experten bestimmt. Obwohl dann trotzdem Leute, die mit Expertentum quasi überhaupt nichts zu tun haben, dann über 100 Stimmen manchmal haben. Und das ist halt echt viel. Also wenn in dem ganzen System bei den Abstimmungen nur ein paar hundert mitmachen und einer hat dann über 100 Stimmgewicht, haut das halt schon rein. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, mit was ist das gerechtfertigt und warum will man das überhaupt haben, so Gesamtsystem betrachtungstechnisch. Auch der Sachen mit dem Vertreten und ich will nicht, dass meine Stimme verfällt und so weiter. Also die Hälfte aller Delegationen im System rund verfällt sowieso, weil die Delegationsempfänger die nicht nutzen. Dort sind oft auch Top-Delegierte mit über 100 Delegationen dabei. Da verfällt einfach der komplette Block. Es gab auch schon Fälle, wo Leute einfach hätten die Abstimmung komplett drehen können, auch wenn die gar nicht mal knapp war und haben es halt nicht gemacht, weil haben halt nicht abgestimmt. Muss man sich ja auch fragen, ob man das will, ob das so sinnvoll ist. Auch wenn man irgendwie das System nutzen will, um zu wissen, zu erfahren, was die Parteibasis denn so zu einem Thema sagt, ist es halt oft so, dass man dann eben die Meinung von einer Handvoll Leute dann am Ende dastehen hat, weil die eben zusammen so viel Stimmgewicht hinkriegen, dass sie die Meinung halt maßgeblich halt prägen von so einer Umfrage. Das ist die Frage, inwiefern ist es dann noch eine Umfrage? Also man hat im Prinzip zwei Umfragen in einem. Irgendwie 5 Leute haben gesagt, was sie von dem Thema halten und ein paar 100 Leute haben irgendwie ihren Beliebtheitswettbewerb da eingepflegt und haben an irgendjemand delegiert. Ist die Frage, was man mit dem Ergebnis dann anfangen kann. Also die Meinung der Parteibasis kriegt man so auf jeden Fall nicht. Ja, und du hast hier zusammengefasst, was ich mir alles so als aufgeschrieben habe. Ich glaube, wir sollten jetzt auch nicht zu viele Punkte machen, weil sonst kommt keiner mit, weil ich habe zwar alle aufgefordert, das alles zu lesen von dir, aber ich glaube, es haben nicht alle getan. Aber jetzt würde ich gerne Martin noch eine Möglichkeit geben, darauf direkt zu antworten. Naja, also ich hätte ja auch noch ein paar Fragen dann als StreetDoc. Also was schwebt StreetDoc eigentlich vor? Was für ein System? Also wie gesagt, ich habe schon das Gefühl, dass da eben es um Basisdemokratie geht und Liquid Feedback ist eben keine Basisdemokratie und Liquid Democracy aus System ist halt keine Basisdemokratie. Entschuldigung, ich hatte wieder die Hand vor dem Mikrofon. Ist halt keine Basisdemokratie, sondern es ist eben tatsächlich ein Kompromiss zwischen Basisdemokratie und repräsentativer Demokratie. Und ich denke, es ist allemal besser als das System der repräsentativen Demokratie, was wir jetzt haben. Und sicherlich ist es eben auch so, dass es nicht um Meinungsbilder geht. Also Meinungsbilder, das passt gar nicht. Interessant ist aber, wenn man sich die Auswertung von StreetDoc anschaut, die sind da wirklich sehr, sehr interessant, dann sieht man eben tatsächlich auch, dann kann man es nachvollziehen sozusagen, was Meinung von Leuten ist, die halt viele Stimmen delegiert bekommen haben und was vielleicht Meinung von Leuten ist, die direkt abstimmen. Und das ist natürlich durchaus interessant. Es gibt da wirklich eine sehr, sehr schöne Beispiele. Zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich führe das deshalb an, weil ich ja gerade wieder jetzt als Programmantrag das eingestellt habe. Und da kann man schon einiges draus lernen. Das ist tatsächlich so, dass es bei der Mehrheit der Abstimmenden schon eine Mehrheit gibt für eher höhere Geschwindigkeiten und nicht unbedingt für intelligente Verkehrsleitsysteme. Und dass es bei den Delegierten eigentlich eine klare, also bei denen Berlin mit vielen Delegationen eher in Richtung intelligente Verkehrsführung geht. Also das ist schon durchaus interessant. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist ein Experte und was hat man davon zu halten? Das sind natürlich ganz schwierige Fragen. Aber ich finde, man kann auf jeden Fall sehr viel auch rausholen aus dem System, weil es eben so durch und durch transparent ist. Ich denke, die Frage ist, hallo, ist du bist gar nicht dran. Hallo, hallo, hallo. Und ich würde jetzt gerne wieder ein bisschen an der Wortmeldungsliste arbeiten, weil wir haben ja hier kein Zweiergespräch, danke, was du so kennst, Martin, sondern wir haben hier ganz, ganz viele Leute, die auch was sagen wollen. Sammy ist jetzt mal dran. Ja, die platzte auch schon fast vor Geduld. Ich habe bei der ganzen Geschichte, und je mehr ich höre, desto manifester wird das, ein ganz blödes Gefühl. Denn wenn, ich habe das neulich mal im Liquid Feedback verfolgt, mal geguckt, wer da überhaupt alles schon mit abgestimmt hat, und habe dann eben auch diese Delegationen gesehen mit 30 und 100 und sonst wie vielen Stimmen. Wenn die jetzt auch das an irgendjemand anderen delegieren, dann ist ja die Person, zu der ich Vertrauen hatte und dachte, der hat Ahnung davon, gar nicht mehr derjenige, der mit meiner Stimme hantiert. Und es ist überhaupt nicht mehr transparent. Ich finde das Ganze ziemlich ungut und es wird nicht besser beim länger zuhören. Und das andere ist, wenn jetzt jemand neu ist, hat einen Liquid Feedback Zugang, guckt sich das an, sieht einen mit 100 Stimmen, den kennt er zwar überhaupt nicht, aber der denkt, man muss der gut sein. Der hat ja wohl Vertrauen von so vielen und dem delegiere ich dann mal meine Stimme. Das ist intransparent, das ist nicht mehr nachvollziehbar und ich weiß hinterher auch überhaupt nicht mehr, wenn ich delegieren würde, was mit meiner Stimme eigentlich wirklich passiert ist. Okay, das hatten wir jetzt schon mehrfach angesprochen, da möchte vielleicht Martin dann zusammen irgendwie drauf antworten. Dennis ist nicht da, Moni. Jo, bin ich zu hören? Ja. Also erstmal wollte ich mal was sagen zu diesen Superdelegationen. Ich habe selbst in Liquid Feedback Bundes Instanz Liquid Democracy Bereich sozusagen sehr viele Delegationen, die sich auf mich vereinen. Und innerhalb einer Initiative, die angefangen hat bei Einstellen der Initiative mit 200 Delegationen, war ich kurz vor der Abstimmung bei 14 und hatte dann bei der Abstimmung 20. Also das System, das ändert sich auch stetig. Ihr stellt es jetzt die ganze Zeit so dar, als ob man eine Delegation zu Anfang bekommt und die dann bis zum Ende behält. Das ist bei weitem nicht so. Und wenn ihr euch jetzt mal, ich habe vor einer Woche mit einer Journalistin ein Interview gehabt und deshalb hatten wir uns mal ein paar Abstimmungen angeguckt. Und da, keine Angst, keine Namen. Wir haben bloß, ich habe ihr bloß die Ergebnisse gesagt, wie viele Delegationen dabei sind. Es nimmt wirklich permanent ab mit den Delegationen, mit den Superdelegierten. Die lösen sich zum Ende ziemlich auf. Also dieses Problem, wie ihr jetzt gerade alle schildert, dass von, dass die meisten Abstimmungen ja nur durch Superdelegierte bestimmt werden, ist erstmal in dem Sinne nach meiner Ansicht nicht existent. Ich bin natürlich auch kein Statistiker. Ich gucke da zwei, dreimal rein und mache da eher Stichproben. Eine andere Geschichte ist eben halt auch einfach, dass, was jetzt gerade nochmal zur Sprache kam, weshalb vergebe ich eine Delegation. Gibt eben halt zwei Gründe, aus denen ich die vergebe. Entweder vertraue ich jemandem fachlich kompetent oder ich habe keine Ahnung vom Thema und sage mir, vielleicht kennt der jemanden, der ihm vertraut. Aber selbst wenn ich dem mit der fachlichen Kompetenz vertraue, selbst dann muss ich doch dem auch vertrauen können, dass wenn er sich unsicher ist und der Ansicht ist, Paulchen Müller kennt sich mit dem Thema besser aus, dass ich ihm denn doch auch vertraue. Denn das ist eine Entscheidung, die auch jeder treffen muss und deshalb kann ich auch nicht verstehen, Kira, deinen Satz, du wusstest bisher nicht, dass Liquid Feedback was mit Liquid Democracy zu tun hat. Wenn ich eben halt delegiere, ein Modell ist, also das war mir nicht so klar. Weil es ging immer um Meinungsbilder und das war ja eben nicht um Abstimmung und das wurde immer gesagt. Wir haben aber eine Abstimmung drin im System. Also wenn ich mein Stimmgewicht eben halt anderen delegiere, dann habe ich die ganze Zeit, weil ich delegiere, habe ich keinen Einfluss mehr auf mein Stimmgewicht und genau das muss mir klar sein. Und ich habe so das Gefühl, dass es den meisten, die hier zuhören, nicht klar ist. Und wahrscheinlich auch deshalb, Kira, da muss ich dich auch mal kritisieren, weil du wirklich in das Pad bloß einseitige Sachen drin geschrieben hast. Es gibt auch andere Sachen, nicht nur von Martin, auch von Tarzun. Du musst jetzt ja nicht von mir sprechen, die eben halt genau andere Positionen darstellen und die hast du dann nicht erwähnt. Das wollte ich einfach bloß nochmal sagen, ja. Tschüss. Ciao. Ja, das ist völlig richtig. Ich habe die kritische Seite, weil das auch das ist, was immer an mich herangetragen wird. Es sind keine Leute da, die ich hierzu kenne, außer Corbinian, der das aber auch immer als eine mit Liquid Democracy zusammenbringt. Und was Liquid Feedback angeht, habe ich bisher noch keine Stimmen gehört, die jetzt unkritisch wären. Und es geht mir überhaupt nicht um die Person, weil das sollte auch der Martin wissen. Ansonsten hätte ich ihn auch nicht eingeladen, jeden zweiten Mittwoch hier einen dicken Engel zu machen. Also es geht überhaupt nicht um die Person, sondern es geht eigentlich auch für mich um das System besser zu verstehen. Und ich lasse mich durchaus überzeugen. Also ich bin da nicht betonköpfig, wollte ich nur mal sagen. Daniel Sahn? Ja, ich warte noch auf ein kleines Update vom Liquid Feedback. Da kann ich gleich noch was Interessantes dazu beitragen. Allerdings braucht das ja immer so ein bisschen zur Aktualisierung, wenn man sich irgendwie neu unterstützt und etc. Und also zurückgestellt erstmal. Vielleicht kann ich gleich noch mal was Interessantes einwerfen. Dann frage ich noch mal den Dennis SP, ob der jetzt irgendwie was sagen kann. Dennis, wo ist der überhaupt? Ich sehe ihn gar nicht. Wahrscheinlich ist er bei Zuhörern und... Ich sehe ihn nicht. Okay, Corbinian. Oh, ich bin schon dran. Okay. Ja, also ich sehe das Ganze immer ein bisschen so aus der Usability-Perspektive, weil mich das halt immer am meisten interessiert. Und ich finde Liquid Democracy an sich und Liquid Feedback als konkrete Umsetzung erstmal nicht schlecht. Also Liquid Democracy finde ich zwar geil, Liquid Feedback finde ich okay als ersten Wurf, aber das so hinzustellen, als wäre das schon jetzt das perfekte System, finde ich irgendwie ziemlich daneben. Und das ist halt so diese typische Nerd-Denke, wenn Leute, die sich gut auskennen im System, die kennen sich dann gut aus, und Leute, die es noch nicht so ganz verstanden haben oder die vielleicht kleinere Wünsche oder Anmerkungen haben, werden dann irgendwie dann abgebügelt. Das kann es nicht sein. Also Software muss sich immer nach den Bedürfnissen der User richten und nicht umgekehrt. Also wenn Software so designt wird, dass sich ein User dem anpassen muss, dann ist die Software kacke. Natürlich ist klar, dass das Grundprinzip nicht über den Haufen geworfen werden darf, weil dann kann man es nicht mehr so nennen, dann muss man sich etwas komplett Neues überlegen. Aber ich glaube schon, dass kleinere Tweaks möglich sind, also dieses Verfallen von den Stimmen und so weiter, das wurde ja schon eingefügt, das ist extrem wichtig und extrem gut. Das, was KV vorher angesprochen hat, ich glaube, dass das, was Kevin sich da wünscht, durchaus kompatibel wäre mit dem System. Ich weiß jetzt nicht, was eigentlich das Problem ist. Also wenn man sagt, man kann nur eine Stufe weiter delegieren, dann hast du als Subdelegierter oder als irgendein Typ in dem System ja eigentlich, weiß nicht, das merkst du ja gar nicht. Also ist ja egal für dich. Also du eigentlich solltest du ja so agieren, dass es dir wurscht ist, wer quasi auf dich delegiert. Und wenn jetzt nur 30% der Leute sagen, du darfst mit global delegieren und machen, was du willst, und die 70% der Leute sagen, ja, nee, nur eine Stufe weiter, dann kann es dir ja egal sein. Das Kontra-Ding ist halt, dass halt dadurch die Transparenz, dass es halt komplizierter wird. Also die Nachvollziehbarkeit wird halt komplizierter. Das ist halt das Gegenargument. Und das muss man halt ausprobieren. Und ich finde nicht, dass man da so ideologisch rangehen sollte, sondern einfach usability-mäßig es einfach testen sollte, was funktioniert, was funktioniert nicht, und es einfach ausprobieren sollte. Und ja, ich glaube, da kann man viel machen, und zu sagen, dass jetzt das System jetzt schon das Geilste ist, was es gibt, also sorry, das finde ich ein Kack, also finde ich ziemlich naiv, und da kann man echt noch viel machen, und sich da dem so zu verwehren, finde ich auch ein bisschen seltsam. Martin, du hast schon so lange nichts mehr gesagt. Ja, naja, also erstmal fangen wir mal hinten an zu kombinieren. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass das System noch nicht abgeschlossen ist, weil das ist eine riesige Leistung von den Entwicklern gewesen. Die haben im November 2009 angefangen und im Ende Februar 2010 ist es da losgegangen in Berlin. Dann ist es natürlich noch weiterentwickelt worden, klar. Aber ich finde, das ist schon eine tolle Leistung, und jetzt muss man halt sehen, wie es weiterzuentwickeln geht und was man alles noch damit machen kann. Also ich denke, da sollte man wirklich auch noch experimentieren und gucken, was man alles machen kann. Also da stimme ich Corbinian vollkommen zu. Ja, Moment. Moment. Kompatibel wäre er nicht. Corbinian nicht. Ja, der ist so grauenhaft. Ja, Corbinian, ich war ja auch noch nicht fertig. Ich wäre auch noch auf den Punkt gekommen. Ja, der Punkt ist jetzt, was du gesagt hast, was vielleicht ideologisch ist. Also ich denke schon, dass das wichtig ist, dass man halt tatsächlich auch Liquid Democracy umsetzt, so wie es gedacht ist. Und es macht, weil man kann das gerne ausprobieren, das macht dann schon einen Unterschied. Wenn jetzt plötzlich, also angenommen, man kann die Delegationstiefe beschränken. Und ich merke, wenn ich jetzt weiter delegiere, hat der, an den ich weiter delegiere, plötzlich ein viel niedrigeres Stimmgewicht, als wenn ich selber abstimme. Dann merke ich das ja schon. Und dann wird das möglicherweise auch das Verhalten ändern. Also dann wird jemand, der in so einer Situation ist, dann sagen, dann stimme ich ja lieber selber ab. Vor allen Dingen, wenn es irgendwie wichtig ist. Aber ich kenne mich jetzt nicht aus, dann rufe ich halt jemanden an und stimme so ab wie der andere. Hier wurde vorhin im Chat gesagt, das sei nicht so schlimm. Wenn man anruft, dann wird wenigstens telefoniert und dann geht es um Einzelfragen und so. Ich bin mir da nicht so sicher. Also man muss ja schon irgendwie fertig werden, auch mit einer ganzen Masse von Anträgen. Also ich weiß nicht, was dann passiert. Also es könnte dann auch vielleicht nicht nur Anrufe geben, sondern Leute, die sich irgendwie auch auf andere Weise da verknüpfen, was man dann eben nicht sichtbar macht. Und das bringt mich eigentlich zu dem Punkt von Sami. Sami sagt, es ist intransparent. Ich sehe die Intransparenz nicht. Also ich kann bei Liquid Feedback, also man kann ja bei Liquid Feedback viel kritisieren. Man kann auch kritisieren, dass man sich so durchklicken muss, bis man alle Delegationen hat. Das soll sich ja ändern. Das soll ja leichter gehen. Aber ich kann wirklich alles erklicken. Und gerade die Arbeit von SweetDog, die ich ausgesprochen faszinierend finde. Also ich habe mir das alles mit großem Gewinn angesehen. Das war zum Schluss. Das ist doch, ja, ich sollte ja auf Sami auch antworten. Entschuldigung, es wird gesagt, ich soll zum Schluss kommen. Also keine 2 Minuten konzentrieren. Ja, genau. Also das ist doch ganz toll, was man alles für Informationen da noch rausholen kann. Und das finde ich eigentlich den großen Vorteil. Egal, was man über Liquid Feedback denkt, es ist einfach mal eine Backbone, in der eben tatsächlich abgestimmt wird, eben auch repräsentativ. Aber ich kann eben alles erklicken und alles nachschauen. Also dazu sagen, das sei intransparent, das ist irgendwie das Letzte, was man Liquid Feedback vorwerfen kann. Das sehe ich allerdings auch so. Also man kann, wenn man sich dafür interessiert und also es ist alles zu sehen, also das würde ich auch, das wäre das Letzte, was ich vorwerfen würde. Nein, Corbinian. Dennis kann jetzt mal wieder reden. Ja, Dennis Plagge, also schönen guten Abend in die Runde. Versteht man mich jetzt? Also ja. Ich weiß nicht. Okay, perfekt. Ja, ich würde gerne irgendwie ein bisschen ausführen wollen dazu. SweetDog hat da ja jetzt schon eine Menge Punkte irgendwie genannt, die als Kritik irgendwie berechtigterweise da sind. Wenn man jetzt Liquid Feedback irgendwie untersuchen möchte, dahingehend irgendwie also da eine faire Bewertung vornehmen möchte, dann müsste man meines Erachtens zunächst erstmal schauen, unter welchen Gesichtspunkten Liquid Feedback damals testweise eingeführt wurde. Und es war eben nicht, und da muss ich kann ich kaum verstehen. Hallo, Dennis, zum einen übersteuerst du ziemlich grauenhaft. Entschuldigung. Ich versuch's ein bisschen leiser. Okay. Also noch leiser. Ja, wird schwierig. Jetzt ist okay. Okay, ich probiere es so. Also zum einen muss ich Martin da deutlich widersprechen, irgendwie, dass es eben nicht zunächst dafür vorgesehen war, um Liquid Democracy abzubilden, sondern dass vor dem Hintergrund einer immer schneller und immer größer werdenden Partei natürlich auch die Meinung der Mitglieder abgebildet werden sollte. Und deshalb hat seinerzeit der Bundesvorstand die Entwicklung oder den Wettbewerb zwischen verschiedenen Tools beschlossen. Es gab da verschiedene Beispiele und jetzt hat man sozusagen Erfahrungen gesammelt. Also Liquid Feedback war seinerzeit sicherlich ein Meilenstein diesbezüglich, aber wir haben da nie irgendwie den Punkt gehabt, wo wir gesagt haben, okay, beim ersten Mal wird uns sozusagen das perfekte Tool irgendwie gleich gelingen. Und gerade vor dem Hintergrund irgendwie, dass, wenn man sich die Statistiken anguckt, ich habe jetzt die Statistiken von StreetDog nicht zugegebenermaßen nur überflogen. Ich habe erst letztens irgendwie in Niedersachsen die Statistiken gesehen, irgendwie, wo dann irgendwie 2,4% der gesamten Mitglieder des Landesverbandes dort im Maximum sich beteiligen. 4,5%, wenn man so will, der zahlenden Mitglieder. Und wenn man auch dort durch die Statistiken durchguckt, dann werden halt pauschal 2 oder 3 Superdelegierte dafür erkoren, sozusagen die Mehrheitsverhältnisse innerhalb dieser Partei abzubilden. Ja, weil immer wieder dadurch, dass irgendwie 2 oder 3 innerhalb, also Superdelegierte innerhalb des Landesverbandes irgendwie sich an Abstimmungen beteiligen, kann man irgendwie eine Mehrheit von, sage ich mal, 2700 Leuten irgendwie darstellen, die aber so nicht gegeben ist. Und diese Machtverhältnisse sind sozusagen, so wie das damals vorhergesehen wurde, überhaupt nicht bedacht worden. Ganz einfach, weil es würde ja Sinn machen, das Ganze aufgrund von Kompetenzen, die ja tatsächlich vorhanden sind, was ja auch schon zur Sprache gekommen ist, zu vergeben. Was aber passiert ist, ist, dass es aufgrund von Bekanntheit und Sympathie vergeben wird. Und okay, wenn, also ich glaube, das Problem ist relativ klar, dass die Idee einfach erstmal eine andere war, und da würde ich gerne Martin hören, weil der wollte vorhin schon was sagen. Entschuldigung, ich bin immer ein bisschen lang. Bitte, Martin. Ja, also da stimmte jetzt einiges nicht in der Analyse. Also es war nicht so, dass der Bundesvorstand jetzt beschlossen hat, mehrere Systeme gegeneinander auszuprobieren. Also Liquid Feedback ist durch einen Beschluss der Parteitags eingeführt worden. Und da gab es jetzt auch nicht irgendwas... Darf ich dich kurz korrigieren? Nein, du brauchst nicht korrigieren. Es stimmt einfach. Es ist durch einen Parteitagsbeschluss eingeführt worden. Und da gab es jetzt auch keinen Beschluss, dass mehrere Systeme gegeneinander ausprobiert werden sollen. Und ja, also das nur zur Richtigstellung. Darf ich darauf jetzt eingehen? Ja, jetzt kannst du sagen, es gab doch einen Beschluss oder irgendwie sowas, wenn es den gab. Also man muss, wenn man das irgendwie korrekt wiedergeben will, dann muss man zunächst irgendwie den vorletzten Seitenbusch-Vorstand betrachten. Da gab es, und aus dem kam ursprünglich eben diese Initiative, und da wurden ja natürlich auch verschiedene Tools getestet sozusagen, und Bing ist ja dann erst später gekommen. Also da ist das Ganze dann auf dem Parteitag dem Bundesvorstand sozusagen aus der Hand genommen worden. Okay, also das sind jetzt Details der Findung, und ich glaube, da hast du jetzt einfach eine andere Sicht. Ich muss ganz einfach wissen, irgendwie, aus welchem Hintergrund sozusagen das Ganze entstanden ist überhaupt, wenn man das halt bewerten möchte, richtig. Okay, vielleicht tust du einfach einen Link ins Pad, wo man das nachlesen kann, dann kann jeder mal nachgucken. Ja, gerne. Grimin. Ja, Klaus Graf, du lehnst die von mir geladene Gesprächsführung ab. Das ist wunderbar. Bisher hat sich aber kein anderer gefunden, der auf die Dauer so einen Kanal macht. Insofern nehme ich es zur Kenntnis und ich danke dir sehr für deine für deine Meinung. Und Gremien ist jetzt dran. Ja, ganz kurz zu dieser Sache von wegen Liquid Feedback wäre nicht als Liquid Democracy Tool gedacht gewesen. Das ist halt ein bisschen komisch, wenn man halt irgendwie sieht, dass halt auf der Entwicklerseite von Liquid Feedback als Liquid Democracy Tool halt definiert ist. Das kann sich halt jeder nachgucken, halt bei liquidfeedback.org Mission Statement. Zur nächsten Sache wurde ja hier mehrmals angesprochen, jetzt Delegation begrenzen, Delegation abschaffen. Also alles, was eine Delegation ist, ist ja eine Orientierung als ein Abstimmungsergebnis von jemand anderem. Und das kann ich halt mit oder ohne die Funktion im Liquid Feedback. Wenn ich das halt im Liquid Feedback nicht kann, dann frage ich halt Martin Hase, weil ich ihn kompetent finde oder toll, warum auch immer, frage ich ihn dann halt über Twitter, was er über die Initiative denkt. Und dann sagt er es mir und dann stimme ich halt in seinem Sinne ab. Hab mal quasi meine Stimme an ihn delegiert, nur ist es halt im System nicht nachvollziehbar. So, und Street Dog könnte halt seine ganzen Statistiken gar nicht machen, wenn es dieses Delegationssystem geben würde. Und noch wichtiger, Martin Hase wäre sich gar nicht bewusst, welchen Einfluss er überhaupt in der Piratenpartei hat. Das ist ein Argument. Martin, möchtest du was dazu sagen? Mir ist es irgendwie instinktiv lieber, weil ich mir sage, wenn jemand eine Frage zu irgendwas stellt, hat er sich das Thema angeguckt, macht sich Gedanken, kommt zu dem Schluss, ich weiß da nicht wirklich Bescheid, ich frag mal XY und gibt es nicht so völlig aus der Hand. Das ist mir so instinktiv lieber als Idee eines mündigen Bürgers. Also ich würde Gremien erstmal recht geben, also genau so ist es. Es würde dann über Twitter oder andere Kanäle laufen und das wäre nicht so gut. Es wäre auch so, ich meine, dann wird halt, der andere Punkt ist eben, man muss sich nochmal vergegenwärtigen, wie viele Initiativen das eigentlich sind. Das sind jetzt ja 4.150 Initiativen ungefähr und 7.480 Anregungen zu 2.300 Themen. Also, wenn da jeder alles sich angucken wollte, das wäre gar nicht möglich. Und wenn man das machen würde ohne Delegation, dann wäre es auch nur zu schaffen, indem das irgendwie auf Zuruf geht. Und dann würde auch ich, deshalb, weil ich auch nicht so sehe, dass ich eine besondere Verantwortung habe, dann würde auch ich wahrscheinlich bei vielen Sachen einfach mir zurufen lassen, was andere denken und dann irgendwie abstimmen und dann vielleicht noch meine Art des Abstimmens auch weitersagen und dann kaskadieren da tatsächlich solche Abstimmungen und es ist nicht mehr so gut nachvollziehbar, wie das alles zustande gekommen ist. Das ist wirklich keine gute Alternative. Und ich meine, selbst ein Superdelegierter kann sich nicht mit so vielen Initiativen und Anregungen beschäftigen. Der muss praktisch weiter delegieren. Und wenn dann eben die Weiterdelegation irgendwie nicht richtig funktioniert, dann dann weiß ich auch nicht. Also dann wird es wieder irgendwelche informellen Strukturen geben. Und das möchte ich eigentlich vermeiden. Also ich halte wirklich diesen Ansatz, und zwar Liquid Democracy, es geht mir jetzt gar nicht um Liquid Feedback, aber eben genau diesen Kompromiss zwischen repräsentativer und Basisdemokratie für sehr wünschenswert. Vorhin hat noch jemand gesagt, ja, was heißt denn repräsentativ? Das ist doch alles nicht repräsentativ im statistischen Sinne. Ja, es geht hier auch nicht um Statistik. Also repräsentativ im Sinne von repräsentativer Demokratie, das hat eine andere Bedeutung. Da geht es nicht darum, repräsentativ im statistischen Sinne zu sein. Gut, danke. Rudi Pfeilsticker. Ich hoffe, du bist im richtigen Raum. Ja, bist du. Ja, sogar das Mikro an. Ich hätte noch mal eine Anmerkung zu Kaiwi vorhin. Und zwar, wenn ich dich richtig verstanden hatte, delegierst du sehr gerne an Leute, die ein vergleichbares Stimmverhalten du hast, einfach nur als Fallback, falls du selber nicht zum Abstimmen kommst. Das mache ich ähnlich. Ich habe mir als Techie da auch ein entsprechendes SQL geschrieben, mit dem ich mir solche Leute rausfischen kann. Und du hattest die Angst erwähnt, dass diese Eigenschaft des ähnlichen Abstimmens über mehrere Delegationsstufen hinweg dann so nach und nach verloren geht und verwässert wird, bis deine Stimme dann halt letztendlich bei jemandem landet, der das ganz gar nicht mehr so sieht wie du. Die Frage ist jetzt, also wenn ich jetzt an so einem Feature bastel, so an so einem Delegationsempfehler, der einem Leute empfiehlt, einem aufgrund des eigenen Stimmens nahestehen oder also politisch nahestehen in dem Themenbereich, sollte man dann nur da die direkt abgegebenen Stimmen desjenigen berücksichtigen, dem Argument, hey, es geht jetzt hier um eine persönliche Eigenschaft, also sprich nur um die Entscheidung, die derjenige selber getroffen hat, oder sollte man gerade auch Stimmabgaben berücksichtigen, wo derjenige selber weiter delegiert hat, also wo so eine Delegationskette entstanden ist, als mit der Begründung, ja, das Ziel ist es ja, unabhängig von der Person, sondern man will etwas mit seiner eigenen Stimme erreichen, dadurch, dass man halt eben sich an diese Delegationskette von vornherein anschließt, die einem irgendwo ähnlich ist, wird halt der gewünschte Effekt erreicht werden. Wie würdest du das sehen? Also da du mich jetzt direkt angesprochen hast, also bei so einem Tool fände ich natürlich wesentlich, dass ich sehen kann, was derjenige macht. Also das heißt, falls du tatsächlich so ein Tool hast oder es entwickelst, denke ich, dass es deutlich aussagefähiger ist für jemand, der einen ähnlichen Abstimmungsempfänger letztendlich sucht, tatsächlich zu sehen, wie die Leute abgestimmt haben und dass da eben die Korrelation da ist, weil sonst verwässert sich das Ganze ja wieder, falls das die Frage jetzt war. Ja. Sollen wir jetzt in dieses Detail gehen, weil sonst kommen wir in eine Tool-Diskussion und das endet immer ganz schlecht bei Piraten, nämlich in stundenlangen Diskussionen. Ich würde gerne weitermachen mit Monopol, wenn es recht ist. Monopol? Ja, jetzt muss ich zwei Sachen sagen. Das erste, nachdem der Martin mir ja die Steilvorlage gegeben hat in Richtung Repräsentativität. Du sagst Repräsentativität nicht im statistischen Sinne. Was ist dann aber das Wort Meinungsbild aus dem Liquid Feedback dann noch? Ja, also ich muss doch auch wenn ich repräsentative Demokratie mache, muss ich doch eine gewisse Grundmenge dann auch repräsentieren. Und darauf schließt sich das zweite Problem an. Wenn ich denn das Zutrauen haben könnte, dass diese Delegationen und diese Repräsentationen auf eine halbwegs seriöse Art und Weise zustande gekommen sind, dann hätte ich ja überhaupt kein Problem. Ich bin ein ausgewiesener Fan von Delegationen und auch von, sagen wir mal, um das Kampfwort zu vermeiden, von Delegierten mit Beherrschung herrschendem Stimmgewicht. Ich bin ja eigentlich dafür, dass sich das so bildet. Aber ich stelle doch fest, dass vor allem solche Delegierte, die eben sehr viele Stimmen auf sich vereinigen, doch wahrnehmen, dass das alles irgendwie mit Sinn und Verstand passiert und dass das alles schon seine Richtigkeit hat. Währenddessen viele andere Leute, also mengenmäßig auf jeden Fall die Mehrheit, dass die Wahrnehmung haben, dass da viele bizarre Effekte am Werk sind, die dann eine große Stimmenanzahl auf bestimmten Leuten vereinigen, die das dann noch in einer Weise gebrauchen, dass andere Leute mit wenig Stimmgewicht dann auch noch verschreckt. Also hast du, Martin, nicht manchmal das Gefühl, ups, wenn ich jetzt da irgendwie komme und haue jetzt da mal 100 Stimmen rein, dass dann vielleicht der nebendran steht und seinen Antrag da irgendwie gemacht hat oder so, dass das den auch extrem entmutigen kann? Denn das ist ja eine andere Situation, als du in der richtigen, in Anführungszeichen, richtigen repräsentativen Demokratie hast, wo die Leute, die dann Repräsentanten sind, sich auch schwerpunktmäßig mit der Gestaltung der Anträge und der Gesetze auseinandersetzen müssen. Also ich sehe das Problem nicht ganz. Du müsstest mal ein konkretes Beispiel nennen. Liquid Feedback ist ja ein Tool, was besonders so ausgelegt ist, dass es die Zusammenarbeit fördern soll. Also ich kann ja gar nicht jetzt mit einem großen Stimmengewicht sagen, du, das ist aber jetzt blöd. Es geht ja in der ersten Phase darum, Unterstützer zu sammeln. Also ich kann unterstützen oder nicht. Wenn ich nicht unterstütze, gut, ja, dann unterstütze ich halt nicht. Und wenn ich unterstütze, dann unterstütze ich halt. Also das passt ja gar nicht. Was du meinst, ist vielleicht die Abstimmungsphase. Aber in der Abstimmungsphase, das haben ja schon mehrere gesagt, das belegen ja auch sehr schön die Zahlen von StreetDoc. Ich glaube, Moni hat das auch nochmal deutlich gemacht. Ist es ja so, dass die Superdelegierten gar nicht so eine starke Wirkung haben. Irgendjemand hat das ja auch im Chat nochmal durchgerechnet, dass irgendwie nur noch 25% der Delegationen übrig bleiben in der Abstimmung, weil sehr viele Leute selber abstimmen und da sieht man ja da, dass es da anders ist. Also dieses, dass jemand jetzt verschreckt wird, weil ein Superdelegierter völlig dagegen ist. Also da müsstest du schon nochmal konkret ein Beispiel nennen. Also ich sehe das im Moment nicht, okay, dass dieser Effekt eintreten kann. Mache ich konkret. Bin im Moment gerade emotional investiert in zwei Initiativen. Die eine habe ich selber reingestellt. Thema Drogenpolitik, Kira hat sie auch verlinkt. Dort ist jetzt die Situation so, dass im Bereich Gesundheit, Drogen- und Suchtpolitik, die eigentlich sowieso nicht zusammengehören inhaltlich, aber jetzt eben zusammen sind, treten in häufiger Weise 3 bis 4 Personen auf mit Stimmgewichten von deutlich jenseits 100, einer mit jenseits von 200. Jetzt haben wir das Problem, in diesem Bereich kriegen wir eine Initiative genau dann überhaupt erstmal nur übers Quorum praktisch, wenn eine dieser 4 Delegierten der Meinung ist, jo, das machen wir. Das war jetzt glücklicherweise in einem dieser beiden Fälle der Fall und deswegen ist der E-Zigarettenantrag jetzt erstmal safe und in die Diskussionsphase gerutscht. Anderer Antrag von einem anderen Piraten, den ich gar nicht kenne, dass man Delegationen gerne ablehnen können möchte, was ja auch hier schon auf der linken Seite diskutiert wurde. Der hat es einfach deswegen nicht übers Quorum geschafft, weil sich kein hinreichend ausgestatteter Delegierter erbarmt hat, dazu Ja zu sagen. Und das hätten von den hier Anwesenden mindestens 3 mir Bekannte schaffen können. Ja, aber keiner wollte das. Und damit hat dieser Antrag praktisch keine Chance. Und das ist also für jemanden, der sich da einbringen will, ist das eine Riesenhürde, ein Riesenproblem. Und was ich mich eigentlich mehr frage ist, seht ihr das nicht, weil ihr es nicht erlebt? Oder wie ist euer Erleben von diesem Vorgang, dass ihr da mit mehr Delegationen reingeht, als Leute überhaupt abstimmen in dem Rest? Ja, also das Problem ist mir bewusst. Also ich habe es auch selber gerade erfahren. Ich habe ja diese verkehrspolitischen Anträge reingestellt, also Thema 2700, ach ich weiß gar nicht mehr genau, ist auch egal, 2371 bis 74. Das hat relativ lange gedauert, bis sie bei einem Quorum waren, ne? Weil halt im Bereich Umweltverkehr sehr viele Mitglieder sind und ich da gar nicht so viele Delegationen habe. Weil das jetzt auch nicht gerade so mein Kerngebiet ist und da haben halt nicht so viele Leute auf mich delegiert. Also da musste man dann schon ein bisschen länger warten. Gut, natürlich reichte die Zeit Aber ich kann das nachvollziehen, dass man da manchmal ein bisschen frustriert ist. Aber der Punkt ist eben, es funktioniert nur, wenn man Werbung für seine Positionen macht. Und das muss man wirklich tun. Ne? Also ich stimme jetzt nicht unbedingt den Drogen ab, weil ich mich da nicht so gut auskenne. Aber wenn man mich drauf stoßen würde, dass man da, dass ich da mal abstimmen sollte und dass vielleicht auch nochmal ein Antrag übers Quorum kommen sollte, ja, warum soll ich da nicht abstimmen? Also es hängt auch so ein bisschen von der Werbung ab. Und ich denke, man muss wirklich, also es reicht nicht, irgendeinen Antrag einzustellen. Man muss da wirklich auch ganz, ganz aktiv werden, damit es auch funktioniert. Gerade die Sache mit dem Quorum. Ja, aber wollt ihr, dass Leute, die jetzt nicht gut vernetzt sind, du bist extrem gut vernetzt, ich bin auch nicht schlecht vernetzt, aber wer jetzt nicht gut vernetzt ist, vielleicht vom Dorf kommt, einen Stammtisch hat, für die Piraten arbeitet, der dem deswegen einfach auch nicht 100 Leute so ohne weiteres dazu bekriegt, was soll der jetzt eigentlich machen? Ja, aber der hat auch die Chance, einen Antrag einzustellen und dafür Werbung zu machen. Ich gebe zu, das ist schwieriger. Aber jetzt schauen wir mal, was würde denn passieren, wenn wir Liquid Feedback nicht hätten? Dann wäre jemand, der nicht vernetzt ist, noch schlechter dran. Der hätte nicht mal eine Möglichkeit, es irgendwo einzustellen. Oder bei einer anderen Partei. Da müsste er erstmal einen Delegierten finden, am besten irgendein Vorstandsmitglied, um einen Antrag überhaupt irgendwo in einen Parteitag reinzukriegen. Also ich weiß nicht. Also jetzt mal einfach vor einem halben Jahr mit einem bekannten Piraten aus Berlin, der genau das ausprobieren wollte, der hat einen Antrag reingestellt und hat gesagt, ich will das aber nicht machen, weil mich kennen zu viele, mach du das mal, das habe ich gemacht, ich bin nicht übers Quorum gekommen, ich habe das auch getwittert und habe gesagt, guckt mal hier, ein hübscher Antrag. Es war nicht mein Antrag, also ich konnte ihn einfach nur, ich habe es nur so weitergereicht. Das war doch eine interessante Erkenntnis, wollte ich nur mal so einfügen. Ich würde ja direkt im Anschluss noch mal was fragen. Bitte. Ja, sorry. Direkt an den Martin. Ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn Anträge halt einfach brauchen, bis sie übers Quorum rutschen oder sowas. Ich hätte auch kein Problem damit, wenn die wesentliche Beteiligung in solchen Abstimmungen durch Leute mit vielen Delegationen passieren würde. Ich glaube, das Entmutigende und das, was viele Leute, sagen wir mal, kritisch gegen das System einstellt, ist, dass in der gleichen Abstimmung da Leute unterwegs sind mit Faktor 100 an Stimmgewicht Unterschied. Und das ist doch, also wie sollte das nicht entmutigend auf jemanden wirken? Wenn du eine Initiative in dem einen oder anderen Bereich unterbringen willst, Drogensuchtpolitik gehört übrigens dazu, dann stellst du den ein und dann ist der übers Quorum fertig aus. Also wenn dann jemand links schreit, Chancengleichheit ist was anderes, dann kann ich mich diesem Argument nicht verschließen, auch als großer Delegationsfan. Ja, wie gesagt, also das ist schwieriger, das ist klar, für manche Leute, aber was du sagst, stimmt nicht. Also wenn ich was bei Drogen einstellen würde, also Gesundheit, Drogen, da bin ich auch nicht Mitglied, da habe ich auch nicht so viele Delegationen, es wäre schwierig. Also das kommt nicht sofort. Mit Drogen indirekt mit 130 Stimmen reingegangen und die sind dann jemand anderen gegangen. Also ich habe mir das angeguckt. Ja, das ist ja gerade ein Musterbeispiel, diese Abstimmung, wo es einfach diese Handvoll Leute gibt, die heben es übers Quorum und alle anderen können im Endeffekt sich nur in Nasebohren üben, so lang. Ja, und das macht mich natürlich besonders fertig an dieser Stelle, weil ich ja eigentlich genau ein Freund von der Möglichkeit von Delegationen bin. Aber doch eben nicht, wenn dann Leute mit 239 Stimmen parallel zu einem mit einer Stimme stehen, wie fühlt er sich dann? Also das ist doch auch ein soziales Problem, was dadurch entsteht. Natürlich hast du recht, wenn wir kein Liquid Feedback hätten, hätten wir noch viel mehr Probleme als sonst. Aber wir haben doch auch ein Problem durch dieses Verhalten von Liquid Feedback. Also nochmal, ich guck's gleich nach, aber wie gesagt, ich mache nicht sehr viel bei Gesundheit und Drogen, deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass ich da mit 130 Delegationen irgendwo reingegangen bin. Also höchstens sind die auf mich delegiert haben, die sicherlich nicht so zahlreich sind, dann eben weiter delegiert worden an jemand anders. Also dass da jemand mit 230 Stimmen abstimmt, liegt daran, dass es eben eine Verkettung von Delegationen gibt, das ist ganz klar. Ja, gut. Ja, es ist sicherlich so, dass Leute sagen, ja, aber dann habe ich ja nicht so viele Chancen. Ja, was soll man da sagen? Also werben für die Position ist eben der Punkt. Mehr kann ich da auch nicht sagen. Ja, aber das stimmt doch nicht. Entschuldige, aber das stimmt doch logisch nicht, weil es gibt halt 5, 6 Leute, die müssen nicht werben und alle anderen müssen werben. Und da hat Kira völlig recht. Wenn ich jetzt Stammtischpirat irgendwie aus Landau bin, mit 3 Leuten, die mich kennen, dann kann ich ja twittern, solange ich will. Da werde ich einfach keine Unterstützung finden für meinen Antrag. Entschuldigung, werben muss ich auch. Also auch der Antrag auf Einrichtung des Themenbereichs Landwirtschaft, den ich für sehr wichtig halte, der ist nicht durchgekommen, obwohl ich dafür gestimmt habe. Also okay, jetzt machen wir einfach mal weiter, weil ich glaube, du hast aber verstanden, was gemeint wird und warum manche damit Bauchschmerzen haben. Es geht ja auch darum, dass du auch hier ein Feedback bekommst, wie das von manchen gesehen wird und warum das von anderen unter Umständen so negativ gesehen wird, weil da auch viel Frust unter Umständen dahinter steckt. Das muss man auch sagen. Eigentlich auch für dich auch eine Info. Ja, nur bin ich nicht schuld. Ich meine, ich kann ja nicht verhindern, dass Leute auf mich delegieren. Also, es wurde ja vorhin schon mal gesagt, es wäre doch auch schön, wenn man Delegationen ablehnen könnte. Also wenn diese Möglichkeit bestünde, würde ich das sicherlich auch tun, weil es sicherlich nicht immer so leicht ist, wenn man viele Delegationen im Hintergrund hat. Es ist zum Beispiel so, dass mich ja immer wieder Leute ansprechen, die sagen, unterstützt doch mal den Antrag, bei Sachen, wo ich immer zögere und denke, dass da verstehe ich zu wenig davon, gerade auch bei Drogen, wo ich dann lieber Delegierte ranlasse, die dann aber gerade nicht unterstützen, dann ist es halt immer, das ist halt immer eine große Schwierigkeit. Also ich bin dann gerade auch jemand, der bei neuen Sachen ungern gleich drauf losstürmt und Sachen unterstützt, weil ich mich dann immer frage, kann ich das wirklich tun? Also es gibt halt auch wirklich Bereiche, Drogen gehört dazu, auch bei der Sicherheitspolitik. Eigentlich interessiert mich Außenpolitik, aber also im Bereich Sicherheitspolitik hatten wir viele Anträge, wo ich nicht so genau wusste, was davon zu halten ist. Und dann habe ich halt gehofft, dass die Leute, auf die ich delegiert habe, sich mal äußern. Das taten die aber nicht bis zur Abstimmung, was mich dann auch sehr irritiert hat. Also das ist schon auch nicht so leicht, wenn man viele Delegationen hat. Ja, das glaube ich auch. Also das geht ja auch jetzt nicht um Schuldzuweisung oder so, sondern darum, um so ein Problem aufzuzeigen. Finde ich jedenfalls, in meinen Augen geht es darum, Kay ist dran. Kein direkter Themenwechsel, da ihr netterweise schon bei dem Thema seid, was mir sehr unter den Nägeln brennt, was ich auch sehr gerne auf vielleicht mal eine Konferenz zum Thema Legal Feedback besprechen möchte, nämlich diese ganzen Nebeneffekte, über die wir viel zu wenig reden, also diese sozialen Nebeneffekte auch. Aber auch zum Beispiel die Tatsache, dass wenn wir diese Superdelegierten haben, Macher hat jetzt mehrmals gesagt, man muss werben, man muss die Leute ja auch ansprechen, für als Unterstützer auch, für eben eine Initiative von jemand, der unbekannter ist. Dann müssen wir uns über Lobbying unterhalten, nämlich über parteiinternes Lobbying, nämlich ich bin ja dann als kleiner Antragsteller tatsächlich de facto gezwungen, an einen dieser 3 großen heranzutreten, um eben zum Beispiel, ihr habt jetzt gerade den Bereich Drogen genannt, wo es wohl tatsächlich an 3 Leuten hängen kann, ob was übers Forum kommt. Fallsticker, du blinkst hier immer wieder. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass das Ganze natürlich auch eine Nummer größer wird, nämlich wenn wir mal nach außen gucken, dann sind nämlich diese Superdelegierten genau die Ansprechpartner für die Presse und für die Öffentlichkeit und nehmen damit eine Rolle ein, die wir eigentlich jetzt bei den Abgeordneten schlicht und ergreifend zum Kotzen finden. Das sind nämlich dann die, die regelmäßig in den Talkshows sein werden und die dadurch wieder noch mehr Delegationen kriegen und die dadurch natürlich genau dieses System, was wir eigentlich abschaffen wollen, über die Hintertür wieder einführen. Das heißt, da ist es ganz wichtig, dass wir drüber reden, wie wir solche Effekte im Liquid Feedback wieder rausnehmen. Jetzt kommt hier Jantin Delegationen ruckzuck weg. Das glaube ich nämlich nicht. Also ich glaube, dass Delegationen sehr oft tatsächlich delegieren und weggucken. Also ich möchte die tatsächlich auch als Entlastung benutzen. Ich halte es für eine sehr naive These zu sagen, dass die Leute delegieren und dann ständig dieser Delegation nachgucken. Weil ich delegiere ja eben, damit ich mich darum nicht mehr kümmern muss. Insofern bin ich schon unglaublich froh, dass wir jetzt wenigstens diese 180 Tage Verfallsdatum drin haben. Ich denke, wir müssen über solche Effekte reden und sie nicht einfach so vom Tisch werfen. Das heißt, falls hier mehr Leute Interesse hätten, ich finde, sollten wir total eine Liquid Feedback Konferenz mal machen und rundum über Effekte reden. Martin, magst du direkt was zu sagen? Ich muss noch mal ein bisschen nachdenken. Okay, vielleicht magst Tretox seinen Beitrag noch machen vorher. Ja, ich habe mir einiges notiert. Es ist leider jetzt ein bisschen viel geworden, aber ich fange mal an. Moment. Also einmal zu dem Thema, die Leute kümmern sich um ihre Delegationen und reagieren dann drauf, wenn irgendwas passiert, was nicht passieren soll. Ich habe mal nebenher ein wenig programmiert und habe mal nachgeschaut, es gibt aktuell 124 Personen, die an gesperrte Accounts delegieren. Nur mal so zum Beispiel. Und da sind durchaus auch gesperrte Accounts dabei von Leuten, die schon lange wieder einen neuen Account haben, aber die Delegationen laufen auf ihre alten gesperrten Accounts. Und das sind jetzt nur mal hier 124 ausgegriffen. Es gibt auch jede Menge Leute, die an inaktive Leute delegieren, die einfach immer verfallen. Da gehört ja auch Maha dazu. War ganz erstaunt, dass er immer sagt, dass das System so transparent wäre und man sieht alles. Das sehe ich komplett anders. Das System ist so extrem komplex und es gibt so viel, wo man hingucken müsste, um irgendwie schlau draus zu werden, dass man keine Chance hat. Man kann sich eine komplette Woche durch das System durchklicken und blickt immer noch nicht durch. Weil einfach so viele Delegationen kreuz und quer gehen und über Themenbereich und an dem Thema vielleicht sogar noch extra gehen und an Leute, die aktiv sind, an Leute, die weiter delegieren, an Leute, die selber abstimmen, da kann man überhaupt gar nicht einen Überblick drüber kriegen. Also ich denke, das System ist allgemein sehr, sehr intransparent und deshalb funktioniert es ja auch nicht richtig, meiner Meinung nach, weil man einfach nicht blickt und nicht durchblicken kann, was da passiert. Zu dem, was vorher noch gesprochen wurde mit den Quoren. Ich finde das Überspringen der Quoren mit den Unterstützern noch schlimmer als die meiner Meinung nach verpuschten Meinungsbilder, weil nur sehr wenige Initiativen kommen wirklich dadurch übers Quorum, dass sie von vielen Leuten unterstützt werden. Das passiert bei Hype-Themen oder bei Themen, die von unseren Parteipromis irgendwie beworben werden. Da passiert das manchmal. Aber die allermeisten Themen kommen, wenn sie übers Quorum kommen, durch Leute mit viel Delegation übers Quorum. Das heißt, dass im Endeffekt ein sehr, sehr kleiner Personenkreis einen extrem großen Einfluss drauf hat, welche Themen überhaupt übers Quorum kommen und welche nicht. Und dieser Personenkreis ist nicht nur klein, sondern er ist auch noch überhaupt nicht über die Partei verteilt, sitzt zum Großteil in Berlin oder sind eben Leute, die von Delegationen von dort gekriegt haben. Das hört man dann immer nicht so gerne und ich will es auch niemand da vorwerfen. Aber es ist einfach so. Also da hat jetzt nicht irgendwie jemand konkret Schuld und hat irgendwas falsch gemacht, aber dieses Ungleichgewicht ist da und es ist sehr, sehr extrem und führt dazu, dass eben ein sehr, sehr kleiner Teil der Partei in einem kleinen homogenen Eck der Partei sehr, sehr großen Einfluss drauf hat, was überhaupt diskutiert wird und was überhaupt abgestimmt wird und was nicht. Zum Thema Delegation und ob die Superdelegierten am Ende noch so super sind in der Abstimmung oder ob die Delegationen alle wieder entzogen werden durch eigene Abstimmungen, da kann man eine ganze Menge interessante Sachen dazu sagen. Es ist nämlich so, dass es von mehreren Faktoren abhängt, ob es so große Superdelegierte gibt oder nicht. Und der Hauptfaktor ist natürlich, wie viele Leute nehmen tatsächlich selber an der Abstimmung teil und wie viele tun das nicht. Und das wiederum hängt hauptsächlich von der Länge der Abstimmungsphase ab. Also nichts, was irgendwie jetzt inhaltlich wäre oder sonst irgendwie sinnvoll, sondern die Länge der Abstimmungsphase bestimmt extrem, wie viele Leute an der Abstimmung teilnehmen. Und je mehr Leute teilnehmen, desto geringer wird die Bedeutung von Top-Delegierten. Und wenn weniger Leute teilnehmen, dann machen die mehr aus. Und zwar doppelt, weil natürlich einerseits 100 Delegationen bei 200 Teilnehmern mehr ausmacht als 100 Delegationen bei 500 Teilnehmern. Aber andererseits werden auch die Delegationsketten weniger durchbrochen. Und deshalb werden die Top-Delegierten auch größer bei Abstimmungen mit kürzerer Abstimmungsphase. Das ist auch die Frage, warum man ein demokratisches System baut, in dem die Machtverteilung von der Länge der Abstimmungsphase abhängt. Vor allem, wenn wir dann noch solche Späße machen, wie zum Beispiel jetzt der Themenbereich Vorstandssitzung, der eine Abstimmungsphase von 2 Tagen hat. Das ist die kürzeste Abstimmungsphase im ganzen System. Muss man sich auch die Frage stellen, warum man das so machen will, wo da der demokratische Sinn dahinter ist. Das ist nämlich auch jetzt noch so. Also es war in verschiedenen Phasen des Systems unterschiedlich stark der Einfluss von Top-Delegierten. So das halbe Jahr vor der Berlin-Wahl war es ganz extrem. Da haben die quasi alles komplett bestimmt. Danach sind viele Leute ins System geströmt. Da war es eine Zeit lang nicht mehr so schlimm. Momentan nimmt es wieder zu. Und was ganz lustig ist, es gibt einige Top-Delegierte, die echt inaktiv sind. Und man hat dann manchmal Abstimmungsergebnisse, wo man dann die Delegierten anguckt und der mit den meisten Delegationen hat irgendwie 20 oder 30 oder so. Es gibt dann aber bei diesen Abstimmungen eigentlich immer noch Leute, die über 100 oder über 100 Delegationen hätten haben können, wenn sie denn genutzt hätten. Also die Top-Delegierten sind oft da, aber nutzen die Sachen gar nicht und dann sieht es aus, als wären die nicht da. Das ist auch irgendwie ganz verrückt. Jetzt habe ich erstmal genug Monolog gehalten. Ja, jetzt würde ich gerne was sagen. Ja, genau. Hau rein. Gut, also erstmal nochmal zu Kavi. Also dieser Vorwurf, dass die Top-Delegierten immer in den Talkshows sind. Also nehmen wir mal die drei Top-Delegierten, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Ach, wir dürfen ja keine Namen nennen. Gut. Das ist auch schon. Also nehmen wir die drei, von denen war keiner in einer Fernsehtalkshow. Nur mal so. Also ich glaube, das ist ein bisschen die Sache verzerrt. Gerade die Top-Delegierten sind jetzt doch nicht so viele in Talkshows. Jetzt der andere Punkt. Ich stimme Sweet Dog vor allen Dingen zu in dem Punkt mit der Länge der Abstimmungsphasen. Ich glaube, das geht uns allen so. Also ich kann nicht jeden Tag in Liquid Feedback reinschauen. Also bin ich auch froh, dass ich Delegierte habe, die das dann vielleicht machen. Und gerade diese Zwei-Tagesfrist ist viel zu kurz. Und es ist ganz klar, dass eine längere Frist zu mehr Teilnahme führt. Und mir ist auch nicht klar, warum man das so gelöst hat. Also eigentlich müsste man immer sagen, dass die Abstimmungsfristen gleich lang sind, außer vielleicht bei Dringlichkeitssachen, wo man das einfach nicht machen kann. Da geht's halt dann nicht, also den Umständen entsprechend. Aber dass beim Meinungsbild die Abstimmung kürzer ist als beim Programmantrag, weiß ich nicht, das ist irgendwie seltsam. Also ich finde auch, dass das irgendwie schlecht ist. Ansonsten hat Sweetdog auch mit den anderen Bemerkungen recht, nur ist es eben das, was ich schon mal gesagt habe. Sweetdog ist, glaube ich, Vertreter eines basisdemokratischen Ansatzes. Und das ist eben Liquid Feedback nicht, weil es eben ein Kompromiss ist. Kann ich darauf antworten? Ja. Also zwei Sachen möchte ich da gerne darauf antworten. Das eine ist das Thema Kompromiss. Das klingt immer so, als wäre es irgendwie, man hätte irgendwie die guten Teile von direkter Demokratie und die guten von repräsentativer Demokratie zusammengeworfen. Das halte ich für eine sehr optimistische Interpretation. Es ist meiner Ansicht nach keine Mischung zwischen diesen beiden Sachen, sondern es ist was völlig Eigenes mit völlig eigenen Effekten, die es weder in direkter noch in repräsentativer Demokratie gibt und die man deshalb auch einzeln analysieren und bewerten muss. Also diese Sache mit dem Kompromiss, die stört mich eigentlich immer wieder, weil ich halte das tatsächlich für falsch. Das ist was komplett Eigenes. Solche Geschichten, dass einzelne Leute so viel Stimmgewicht haben wie 100 andere oder möglicherweise sogar so viel Abstimmungen selber entscheiden zu können, sowas gibt es in keinem anderen Demokratiesystem. Das ist eine komplett eigene Sache, die in dem System so entwickelt wurde und über die man sich Gedanken machen muss, ob man die haben will oder nicht. Zu dem Thema Basisdemokratie, beziehungsweise er meint wahrscheinlich halt direkte Demokratie quasi komplett ohne Delegation. Ich finde, bevor man sich über sowas Gedanken macht, sollte man sich erstmal Gedanken machen, wofür man dieses System eigentlich einsetzen will. Was will man eigentlich daraus haben aus dem System? Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen einfach wissen, wie gut sind die Chancen von Anträgen, wenn wir die Anträge irgendwie in einem Parteitag einreichen würden oder den Vorstand geben würden oder sonst was, wie viel Unterstützung haben die eigentlich, dann kann man das natürlich mit direkter Demokratie machen, mit jeder Pirat hat gleich viel Stimmgewicht und bekommt da meiner Meinung nach auch sinnvollere Ergebnisse, wie wenn man jetzt das Ergebnis hat, was will ein Top-Delegierter quasi oder was wollen ein paar wenige Top-Delegierte zusammen, weil das einfach nicht die Frage beantwortet, die man stellt. Man kann so ein Delegationssystem machen, wenn man eben nicht will, dass alle entscheiden, sondern zum Beispiel Experten entscheiden lassen will. Könnte man tun. Dann braucht man aber ein System, bei dem die Delegation auch wirklich bei den Experten landen. Und das ist Liquid Feedback definitiv nicht. Also das kann mir keiner erzählen, dass das System so die Delegation zu den Experten hinschaufelt. Mit irgendwie 3/4 der Delegationen werden global vergeben und dann gibt es Themenbereiche wie sonstige politische Themen, wo ich mir echt nur schwer vorstellen kann, wer ein Experte in sonstige politische Themen sein soll. Und es gibt noch mehr so Bizarritäten. Und das System ist so nicht geeignet, um Experten rauszufinden. Und wenn man aber nicht die Meinungsbilder will und das mit den Experten nicht klappt, was will man eigentlich mit dem System dann? Und was kriegt man? Darüber wurde sich meiner Meinung nach nie wirklich Gedanken drüber gemacht. Man hat das einfach mal irgendwie hingesetzt und hat gesagt, hier, Liquid Democracy ist jetzt neu, das ist toll, das ist ein super Buzzword, das kann man irgendwie marketingmäßig verkaufen. Aber was einem das jetzt tatsächlich bringt und ob das überhaupt das ist, was man haben will, was man braucht, ist meiner Meinung nach völlig ungeklärt. Okay, ist angekommen. Ist angekommen. Martin, magst du direkt was zu sagen? Sonst würde ich gerne in die Redeliste wieder gehen. Ich kann nur sagen, Corbinian hat es ja schon im Channel schriftlich gepostet. Demokratieexperiment. Ich meine, das ist, glaube ich, wirklich der Fall. Thomas. Ja, hallo. Ja, waren ja eine ganze Menge Sachen drin. Ich meine, wahrscheinlich müssen wir mal darüber reden. Also zum einen, wie man für Anträge wirbt. Also, dass man halt wirklich dann auf die Listen schreiben muss. Dass man sich über seinen Antrag Gedanken machen muss, auch über die Formatierung. Also ich benutze halt Liquid-Feedback sehr... sehr ausgiebig und schau da halt auch mehrmals die Woche rein. Und ich finde es halt sehr anstrengend, wenn die Leute zwar was schreiben, sich aber nicht über diesen Antrag, also sie schreiben es zwar nieder, aber die Formatierung stimmt nicht und ich weiß nicht, ob das Grundsatzprogramm oder Wahlprogramm ist, da steht halt nur Programmantrag. Das ist sehr anstrengend, besonders wenn man dann nicht auf die Leute, also wenn man keinen Kontakt zu den Leuten findet. Was auch sinnvoll ist oder was ich für wichtig empfinde, sind auf die Anregungen der Leute entsprechend dann einzugehen. Ja, als zweiten Punkt nehme ich aus der Diskussion gerade mit, die Verantwortung der Delegierten, also dass man die Delegierten helfen einem über das Quorum, so wie ich das also hier jetzt in meinem näheren Umfeld sehe, ist das so, dass die Leute einmal die Woche etwa reingucken und dann mal gucken, welche Sachen zur Abstimmung stehen und wo sie sich halt nicht sicher sind, das überlassen sie halt dem sie delegiert haben. Ja, und da wäre halt natürlich, also bei den Delegierten wäre übrigens die Frage, ob man nicht auch also ihr nennt sie Superdelegierte, ob man denen nicht auch nahelegen kann, dass sie für den eigenen Antrag stimmen, obwohl der halt vielleicht nicht so toll ist, damit im Endeffekt nachher der überhaupt in die Abstimmung gehen kann und entsprechend wir die Wahlmöglichkeit haben, also zwischen vielen Anträgen. Das habe ich jetzt vor kurzem auch gemacht, wo es halt um mehrere Anträge geht, um einfach den Leuten die Wahlmöglichkeit zu lassen in der Abstimmung. Letzter Punkt, weil ich habe zwar noch mehr notiert, aber die Transparenz des Systems, also ich finde das schon sehr, sehr transparent. Also ich kann halt nachvollziehen, wer sich drum kümmert, wer nur abstimmt und ich würde das halt alles auf die informelle Ebene schieben, wenn ich dem nicht mehr stattgebe und eventuell sollte man halt in das System Tools implementieren, also wie zum Beispiel diesen einen Vorschlag, wir stimmen, also ich suche mir jemanden raus, der genauso abgestimmt hat wie mir, das kann man sogar mit Schalter machen, ob die Delegierten dazu zählen oder nicht, ob nur die direkte Stimme zählt, also ich meine, da gibt's ja variable Möglichkeiten und ich finde, das System muss einfach weiterentwickelt werden. Ne? Da müssen wir alle mithelfen. Okay, das war's. Martin. Ja, ich brauche da nichts zu sagen, ich stimme zu. Dann hätten wir jetzt die Monika. Jo, ich wollte noch mal was sagen zu den Mitgliedern im Themenbereich, also zu den Quoren erreichen. Die Wirkung sehe ich auch und mir jetzt nicht anders. Und zwar liegt es aber eigentlich eher, ja, ihr seht jetzt die Wirkung gesagt, Superdelegierte braucht man, damit man das Quorum kommt. So, und ich sage euch jetzt, was ist denn die Ursache? Die Ursache ist, dass sich im Tag Leute in Themenbereiche eintragen, in denen sie sich als Mitglied eintragen, aber eben halt einfach in diesem Themenbereich nicht aktiv sind. Denn wenn sie in diesem Themenbereich aktiv wären, würde man es sehen, dann würden diese Leute auch Delegationen bekommen. Das ist nämlich auch ein Aspekt, den ich auch dazu sagen muss, dass mir immer wieder missfällt, immer wieder die gleichen sind, die Anregungen bewerten, es sind immer wieder die gleichen, die Anregungen schreiben, Anregungen schreiben ist vielleicht schon schwieriger, aber eine Anregung bewerten. Bitte, das kann man, wenn man uns schon gerade und schon auf jeden Fall, wenn man sich dort als Mitglied vom Themenbereich einträgt. Und da fehlt es auch noch ein bisschen an der Erklärung, was ist eigentlich mit dieser Systematik gemeint. Weil ist wirklich so, dass das sehr, sehr schwer geworden ist, jetzt mit der nächsten Mitgliederschwemme, vielleicht sage ich es jetzt einfach mal so, also wo sich die Teilnehmer jetzt erhöht haben, überhaupt Initiativen über das Quorum zu bekommen. Und die andere Geschichte ist aber die, also wo es jetzt noch leichter war vor der letzten Welle, logisch, da hatte ich auch ziemlich viele Diskussionen Delegation im Innenbereich und so weiter. Und da habe ich aber wirklich mich hingesetzt mit jemandem. Das kann ich natürlich auch nur mit einer Delegation machen, kann ich nicht mit 100 Delegationen machen, mit 100 Themen machen. Habe ich mich da hingesetzt und habe den angeschrieben, habe ihm erklärt, wie man das da besser machen kann. Und habe mich sozusagen mit dem auseinandergesetzt. Ist diese Initiative, die auch gut durchgegangen ist, ist mit dem, dass man sozusagen die Reihenfolge auf den Wahllisten auslost. Der Antrag war ziemlich unten gewesen bei Neu. Und das machen eben halt auch diese Superdelegierten, die Bösen, ja. Die gucken sich nämlich diese Themen richtig an und fragen eben, und wenn man eben halt eine Kontaktadresse hat, und jetzt kommen wir wieder zum Werben, wenn ich möchte, dass meine Initiative Erfolg hat, dann bitte doch wenigstens eine Kontaktadresse im Startprofil hinterlegen. Weil dann kann man nämlich auch mit den Leuten Kontakt aufnehmen und kann sagen, so wie Thomas gerade gesagt hat, mach mal was am Format. Dann der zweite Punkt mit dem Abstimmung vom Zeitraum. Ja, Stridok, wenn dir schon so aufgefallen ist, da frag mich ganz ernsthaft, warum habe ich denn eigentlich noch keine Initiative im Liquid-System, dass wir das oder das Regelwerk ändern? Einfachste Lösung. Einfach einstellen, wir ändern das Regelwerk mit der Begründung, da hast du bestimmt genug Zahlen, wo du begründen kannst, wollen wir jetzt dieses Regelwerk ändern. Denn wir, immer noch ist es so, dass die Teilnehmer im Liquid-Democracy-System bestimmen, wie eben halt die Regelwerke aussehen. Und im Endeffekt ist diese Liquid-Democracy, die jetzt auch so ein bisschen angegriffen wird, ist eine Arbeitsteilung. Und wenn ich jetzt immer jetzt die ganze Zeit höre, wie die direkte Demokratie hochgelobt wird, ja Leute, ich bin in der Realpolitik. Ich arbeite im Arbeitsabgeordnetenhaus, ich sitze im Kommunalparlament. Und die Möglichkeiten, die in der direkten Demokratie bestehen, es bestehen ja schon welche mit Bürgerantrag, mit Bürgeranfragen, mit allem drum und dran. Sie werden aber auch nicht genutzt. Deshalb habe ich in jeder Demokratieform immer mit dem Problem der Teilnehmerdemokratie zu kämpfen. Diese Teilnehmerdemokratie ist kein technisches Problem, was eine Software lösen kann, sondern ein soziales Problem. Und darum müssen wir uns außerhalb von Plattformen kümmern, nämlich im realen Leben. Das ist natürlich ein valider Punkt, wenn die Initiativen aus Einzelstimmen nicht übers Quorum kommen. Wie sähe das dann bei einem basisdemokratischen System völlig ohne Delegation aus? Okay. Gremien. Okay. Erstmal zum Thema, dass halt Superdelegierte einen Vorteil haben. Also das ist halt so. Also Leute, die bekannt sind, haben halt mit oder ohne Delegationsfeature einen Vorteil im System. So nur Leute, die ich halt kenne, an die kann ich delegieren. Und Leute, die Vernetzer sind, können natürlich besser Werbung für ihre Sachen machen. Auch ohne Delegationsfeature könnte jetzt jemand wie Martin Hase oder ich weiß jetzt Tarzon halt einfach auf Twitter oder auf seinem Blog oder einen Podcast, was auch immer, halt sagen, ich finde die und die Initiative gut. Und dann würden halt viele Leute, die halt Fan von Martin sind oder einfach gut finden, was er macht, weil sie ihm vertrauen, aus welchen Gründen auch immer, würden sie denn auf diese Initiative unterstützen. Nur es wäre halt nicht im System sichtbar, dass sie sich halt an seinem Unterstützungsverhalten orientiert haben. So, und jetzt zu Street Talk. Wenn du halt immer sagst, da bestimmen halt nur drei Leute irgendwie darüber, was halt übers Quorum kommt oder nicht. Also Leute, die delegieren, sind ja in dem Sinne, sie haben sich ja bewusst dafür entschieden, sich am Abstimmungsverhalten eines anderen zu orientieren. Also, die Stimmen zählen ja, die kannst du doch nicht einfach so wegwischen. Und ich wollte mich jetzt nochmal ganz am Ende an Monikas Statement anschließen. Das Problem an der ganzen Sache, über das wir reden müssen, ist halt die Delegationskultur und nicht das Feature im Liquid Feedback. Magst du dazu was sagen, Martin? Du hast schon so lange nichts mehr gesagt. Ja, also ich stimme auch hier wieder zu. Es ist in der Tat so, dass also gerade bei Street Talk ich immer wieder erlebe, dass er irgendwie glaubt, dass Leute, die delegieren, irgendwie nichts tun. Also ich delegiere sehr bewusst und liegt es eben daran, dass ich eben auch viele Stimmen habe. Das klappt nicht immer. Ich suche ja in der Tat auch noch nach einem guten Delegierten für den Bereich Sicherheit, weil ich da im Grunde von allen enttäuscht wurde. Also das ist ein schwieriges Unterfangen, wie gesagt, gelingt mir nicht immer, aber ich denke, dass auch andere, genau wie ich, schon eine bewusste Entscheidung treffen mit ihrer Delegation. Also von daher darf man das wirklich nicht einfach wegwischen und dann sagen, da ist eine kleine Clique, die irgendwas macht, losgelöst von allen anderen. Das ist eben nicht der Fall. Und zu Moni muss ich auch sagen, also da hat sie natürlich vollkommen recht. Wir müssen da, es ist ein soziales Problem und das Ganze, ich meine, das ist auch gerade das Faszinierende bei Liquid Feedback. Es ist halt etwas, was nur funktioniert, wenn eben auch außerhalb des Systems Diskussionen stattfinden, wenn sich Leute außerhalb des Systems vernetzen. Ich meine, ein Antrag, der aus einer Arbeitsgruppe kommt, wo schon viele Leute dahinter stehen, der hat automatisch natürlich mehr Vorteile als eine, wenn jemand, der gar nicht vernetzt ist, da jetzt was rein tut. Also der muss dann irgendwie anders weiterkommen. Also es ist schon wichtig, dass man sich außerhalb des Systems vernetzt und außerhalb des Systems eben auch diskutiert und eben Leute motiviert und Leute anspricht. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also das ist eigentlich das besonders Schöne an Liquid Feedback, dass es mal wieder zeigt, dass man nicht sagt, hier ist das reale Leben, da ist das virtuelle, sondern dass die eine Einheit bilden. Magst du kurz auf die Bemerkung von Stray Dog im Chat eingehen? Weil dieser, also ich mache mir über meine Delegation auch sehr viel Gedanken und bespreche das auch mit Leuten, wie ich delegiere und ob die mir dann delegieren oder so. Aber hast du das Gefühl, dass deine Art und Weise mit Delegationen umzugehen, dass das die Art ist, mit der die meisten im System mit ihren Delegationen umgehen? Ja, also ich glaube schon. Also sicherlich, also es gibt schon einen Unterschied, das sage ich ja. Also ich glaube, dass ich mir da manchmal wirklich sehr viele Gedanken mache, vielleicht die Sache auch zu wichtig nehme, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, im Prinzip, ich meine, vielleicht bin ich kann nur von mir auf andere schließen. Also ich kann mich jetzt vielleicht nicht in jeden reinversetzen. Corbinian. Ja, also ich denke mal, wir müssen einfach mal akzeptieren, Liquid Feedback ist da. Das wird auch nicht gehen. Also ich behaupte mal, es wird uns bleiben. Egal, wie viel Kritik jetzt daran geäußert wird, das haben wir einfach und das werden wir noch viele Jahre wird uns das begleiten. Sinn sollte, also das Ziel sollte sein, das Ding zu verbessern und mehr Leute reinzuholen. Und nicht zu versuchen, das Ding komplett zu stürzen, weil es gibt ja keine Alternative momentan. Sehe ich zumindest nicht. Ich wollte mal vorher, das ist jetzt schon länger her, ich wollte mal was irgendwie sagen, zu den Neupiraten. Also ich sehe schon das Problem, dass die Platzhirsche da wesentlich mehr Macht haben als Neupiraten und Neupiraten echt große Probleme haben, glaube ich, dann in Anführungszeichen Experten zu finden, auf die sie weiter delegieren können überhaupt. Und da kann man einfach für wesentlich mehr Transparenz sorgen, weil ich finde, das Liquid Feedback überhaupt nicht transparent. Das ist theoretisch extrem transparent, es bietet alle Daten, aber die Daten werden nicht aufbereitet und die Aufbereitung macht die Transparenz, nicht die reine Vorhandenheit der Daten. Und daran fehlt es momentan total. Und ich finde, was wir halt echt dringend bräuchten, wäre so ein vorgeschaltetes Portal oder so eine Einstiegsseite oder sowas, wo sich Experten in Anführungszeichen vorstellen können, die ihre Abstimmungsergebnisse bisherigen präsentieren können und die halt für sich werben können, damit halt Neupiraten Leute finden, auf die sie weiterlegieren können. Das finde ich extrem wichtig, dass es sowas mal gibt und das ist auch gar nicht abhängig davon von den Liquid Feedback-Entwicklern, das kann man auch einfach als Piraten selber machen, man kann auch eine Wikipedia-Seite, eine Piraten-Wiki-Seite machen, wo sich Leute vorstellen, das ist alles gar kein Problem, muss man nur machen, aber gut, könnte ich auch machen. Ich bin da noch ein bisschen zu faul einfach. Und was noch gesagt wurde, dass das alles nur ein soziales Problem ist, das sehe ich nicht so. Also das ist natürlich größtenteils ein soziales Problem, aber es ist auch ein technisches Problem und ein Usability-Problem. Und einfach nur immer den großen Zeigefinger zu erheben und den moralischen Hammer zu schwingen, dass die Leute irgendwie mal das tun sollen, sehe ich nicht so. Also Systeme unterstützen entweder ein bestimmtes Userverhalten oder sie machen es nicht. Und wenn man sagt, ihr solltet es aber so machen und nicht anders, dann funktioniert das System nicht. Dann muss man das System anders gestalten, damit die Leute was anderes tun und den großen Zeigefinger zu schwingen. Nee, sorry, so geht's nicht. Also das ist, dann funktioniert das System nicht. Dann muss man das System verändern. Martin? Ja, also Corbinian hat recht, das ist auch ein Usability-Problem, aber da arbeiten ja Leute dran. Und ich glaube, das wird auch jetzt ziemlich gut. Also was ich gesehen habe, ein saftiger Kumquat und so, das sieht doch deutlich besser aus. Und vor allen Dingen, was ich auch brauche, ist so ein E-Mail-Benachrichtigungssystem. Also ich habe schon das eine oder andere verpasst, eben gerade, weil es keine Benachrichtigung gab. Also da müssen Dinge verbessert werden, das sehe ich also auf jeden Fall. Aber es ist eben größtenteils tatsächlich ein soziales Problem. Aber zum ersten Punkt nochmal mit diesem Vorstellungsportal, wo man sich vorstellen kann, wo sich Experten vorstellen können und anpräsentieren können, würdest du es unterstützen oder wie siehst du das? Ja, finde ich gut. Corbinian, schalte mal diesen Ton aus. Ich werde hier verwirrt. Das machen wir nachher mal irgendwo im Unterraum. Dann entpingen wir den Corbinian mal. Aber Corbinian, das könntest du, wenn du Lust hast, im Wiki direkt jetzt während der Sitzung noch anlegen, wo jeder die Chance hätte, sich vorzustellen. Dennis. Ja, danke. Also vorhin hatte Martin gesagt, dass meine Analyse irgendwie nicht stimmig sei und ungenau wäre. Wenn bitte nicht Historie. Zu sagen irgendwie, wo das der Fall war und nicht das so allgemein behaupten. Ich finde das interessant, dass Martin als Befürworter überhaupt nicht weiß, wie wir dann in Bing zu LQFB oder Liquid halt gekommen sind. Ich habe Dennis, stopp, ich würg das jetzt gerade ab. Wir können gerne einen dicken Engel machen zur Entstehung des aktuellen Bundesliquids. Da scheint es auch die einen oder anderen Fehlmeinungen zu geben. Können wir machen, ist aber glaube ich nicht für die Delegationsproblematik. Also bitte, dann kommt zur Delegationsproblematik. Ja, also ich denke, dass ganz einfach Liquid auch da zu einer Art Glaubensbekenntnis gemacht wurde, aus der wir jetzt so langsam halt mal aufwachen. Und damals haben halt eben auch, und deswegen wollte ich diesen Bogen ziehen, Befürworter gesagt, wer nicht für Liquid Feedback ist, ist eben halt irgendwie Basisdemokratie, beziehungsweise wurde das zumindest so suggeriert. Und ja, es wurde sogar die Behauptung aufgestellt, dass es sogar Vorstände gäbe, die irgendwie nur eigene Macht konzentrieren wollten, was ich also persönlich nicht feststellen konnte. Das bringt mich halt dann eben dazu, dass man schauen muss, ob Liquid Feedback die eigenen Ansprüche erfüllt hat, die es versprochen hat. Und wir sehen eben in der Praxis, dass es zwischen der sehr wohl schönen Theorie, wo ich ja dann auch Martin irgendwie recht gebe, also das wäre ja auch durchaus ein Modell, was man ja irgendwie toll finden kann, oder wir ja auch alle haben irgendwie, aber dass es eben in der Praxis eine starke Kluft irgendwie gibt. Und ja, also da jetzt eben halt auch Erfahrungswerte entstehen, wo das ja nun nicht das einzige Problem ist, aber eben eins. Und ich sehe es eben als diese Machtkonzentration, wie das vorhin Street Dog auch vorhin dargestellt hat, als sehr problematisch an. Da eben nicht, trotz der Behauptungen, dass in keinster Weise repräsentativ ist, wie er ja schon ausgeführt hat. Und warum sollen denn bitteschön einzelne Piraten ein größeres Gewicht in der Partei haben als andere? Da muss man sich, glaube ich, auch mal am eigenen Anspruch messen lassen. Und wir haben mal gesagt, okay, wir wollen Basisdemokratie und verschiedene Piraten sollen die gleiche Möglichkeit haben, demokratisch auch Mehrheiten zu versammeln. Und deswegen würde ich auch ein Stück weit persönlich für einen Pirat eine Stimme votieren. Auch das muss man ja mal zur Diskussion stellen. Wir hatten früher eben viele andere Tools, die auch ähnliche Möglichkeiten geboten hat. Da hat sich Liquid durchgesetzt, weil es eben gerade bei der Antragserarbeitung Vorteile geboten hat. Aber ich muss dem widersprechen, dass es dort überhaupt gar keine Alternativen gibt. Und das wiederum bringt mich dazu, dass es für meines Erachtens aufgrund der Probleme, die wir jetzt sehen, dann doch mal vielleicht auch dran gehen sollten und uns die Frage stellen, sollten wir diese ganze Diskussion, wie wir Meinungsbilder innerhalb der ganzen Partei irgendwie erstellen, neu aufrollen. Und da ist es dann auch vielleicht auch mal an der Zeit zu fragen, sollte man nicht auch mal nach Alternativen als Liquid Feedback suchen? Danke. Martin oder Moni, einer von euch hat doch jetzt bestimmt was dazu zu sagen. Naja, was heißt so Alternativen? Man kann immer nach neuen Tools suchen, das sollte man doch auf jeden Fall tun. Ein paar Sachen werden, glaube ich, auch verwechselt. Also es geht nicht um Meinungsbilder, sondern um Meinungsbildung. Das ist was anderes. Und ja, klar, also auch wieder die Verwechslung Repräsentativität. Es geht hier nicht um statistische Repräsentativität, sondern um das Konzept der repräsentativen Demokratie. Auch das wird durcheinander gebracht. Ansonsten bin ich durchaus der Meinung, dass man auch noch andere Tools ausprobieren kann. Ich habe selbst viel auch mir gearbeitet mit Autocracy, was sehr viel stärker basisdemokratischer ist, wo man aber keine 4000 Anträge so ohne weiteres bearbeiten kann, beziehungsweise wo dann die Zahl der Teilnehmer extrem zusammenschrumpft. Kann man sehr schön bei der Enquete-Kommission sehen, wo die Zahl der möglichen Teilnehmer ja noch viel, viel größer ist, wo aber sehr wenig passiert. Und das liegt eben auch daran, dass dass man eben ja sich alles angucken muss, bevor man entscheidet, ob man delegiert oder ob man selber abstimmt. Und da sieht man eben, das skaliert irgendwie nicht so richtig. Aber natürlich kann man sowas ausprobieren. Also wie gesagt, wird ja gemacht. Ich habe da teilgenommen bei der Enquete-Kommission. Ich weiß nicht, wie viele andere Piraten da teilgenommen haben. Vermutlich eher Piraten als andere. Aber das hat mich nicht wirklich befriedigt. Es liegt vielleicht auch daran, dass es natürlich auch Liquid Feedback so ein Belohnungssystem hat. Ich glaube, dass eben jemand, der da aktiv ist und auch offen ist, auch seine Identität preisgibt und auch seine Meinung öffentlich macht, dass der eben da im Vorteil ist und eben Delegationen bekommt. Und das fehlt eben irgendwie bei Adhocracy. Rudi. Ja, da wir eben schon wieder bei dem Thema waren, was Liquid Feedback eigentlich leisten kann. Ich hatte mir mal angeschaut, was aus den Liquid Feedback-Anträgen auf den Parteitagen geworden ist, dafür Chemnitz und Bingen die Zahlen zusammengesucht. Da sieht es eben so aus, dass von den 26 Anträgen, die in Chemnitz behandelt worden sind, die im Liquid Feedback, sei es jetzt mit oder positiv, die im Liquid Feedback positiv gegangen sind, 6 immerhin abgelehnt worden sind. Also sprich 77% sind durchgekommen, ein Drittel ist nicht durchgekommen. In Bingen war es so 23% ist nicht ein Drittel. 6 von 26. Also 20 von 26 sind angenommen worden. Und in Bingen waren es 17 Anträge, die im Liquid Feedback durchgekommen sind und in Bingen wurden nur 9 angenommen. Also dieser Anteil der trotzdem abgelehnten Anträge ist mir irgendwie zu hoch, um dem Output von Liquid Feedback jetzt schon irgendwie so eine gesteigerte Verbindlichkeit beizumessen. Also so in Richtung, wenn wir da wirklich Richtung Liquid Democracy gehen wollen, dann haben wir da noch ein gutes Stück Weg vor uns. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dann habe ich für die Bingener Anträge auseinanderklamüselt. Liquid Feedback ist im Grunde genommen das beste Tool, was wir haben. Die AGs haben es seinerzeit geschafft, von ihren 4 Anträgen, die sie eingebracht auf die TO gebracht haben, 3 durchzukriegen. Das ist eine sehr hohe Quote, aber es waren halt eben nur 4 Anträge, die eingereicht worden sind. Dagegen sind halt eben 17 Anträge via Liquid Feedback entwickelt worden. Und die Quote war damit 53% zum Bingener Durchschnitt von 42% und ein bisschen höher. Aber es ist halt eben das reichwertstärkste und beste Tool, was wir da im Moment in der Richtung haben. Das ist auch schon sehr geil, finde ich. Kurze Rückfrage, du sagst immer Bingen. In Bingen gab es doch noch gar kein Liquid Feedback. Was meinst du wirklich für einen Parteitag? 11-2. Das war Offenbach. Ach, das ist Chemnitz. Offenbingens. Offenbings, okay, danke. Offenbings, Entschuldigung. Bearbeite ich gleich mal hier meine Seite. Danke. Sören. Also jetzt zu Delegation, ja, nein. Ich habe mir da jetzt noch kein abschließendes Bild gemacht. Ich sehe zum einen, sie sind sehr, sehr nützlich und auch eigentlich sehr, sehr gut, wenn sie richtig eingesetzt werden. Andererseits sehe ich aber auch, wie viele schon, die Gefahr, sie können wirklich zu einem Stimmenungleichgewicht führen. Andererseits muss man auch wieder sagen, bekannte Piraten schaffen das ja auch in 5 Minuten auf einem Parteitag, um jetzt nur mal 11-2 und ESM zu nennen. Was mir bei Liquid Feedback an sich so als Funktion auch noch fehlt, ist so eine Möglichkeit zu sagen, Tendenz vom Antrag ist okay oder finde ich interessant, will ich jetzt aber noch nicht, dass das angenommen wird, sondern würde ich einfach noch gerne eine verlängerte Diskussions- und Bearbeitungsphase schicken. Und was mir halt auch noch fehlt, muss ich mal schauen, was in der nächsten Version dann so alles kommt, sind halt so ein paar Sachen wie bessere Übersicht, sich selber irgendwelche Statistiken und so weiter zusammenbauen zu können und so weiter. Also, dass man das einfach Liquid Feedback sich einfach so anpassen kann, wie man es selber braucht und wie man damit am besten arbeiten kann. Magst du dazu was sagen? Martin? Nö, war doch ein guter Hinweis. Also höchstens noch mal, dass das Fallsticker mal seinen Link postet, aber das habe ich schon geschrieben. Ah ja, bitte. Das wäre schön, Fallsticker, wenn du das machen würdest. Fullerin. Ja, ich wollte mal daran erinnern, dass, glaube ich, einige von euch überhaupt keine Vorstellung davon haben, wie ahnungslos der inzwischen durchschnittliche Liquid-Feedback-Benutzer ist. Um ein aktuelles Beispiel zu nennen, Nordrhein-Westfalen hat ein Reset auf seine Liquid-Feedback-Instanz gemacht und allen ein neues Login gegeben. Wir haben noch keine Superdelegierten und kaum Delegationen. Und wir haben eine Blitzumfrage gemacht für die Beschneidungsproblematik. Und es haben sich ruckzuck 150 Unterstützer für den Antrag gefunden und sogar zwei Gegenanträge. Und von diesen 250 Unterstützern haben am Ende ungefähr 50 abgestimmt. Das heißt, 80% der Leute haben zum Beispiel noch nicht mal gewusst, dass mit der Unterstützung die Sache noch lange nicht gelaufen ist. Also ich würde sagen, dass da ein sehr großes Ungleichgewicht zwischen den Landesverbänden und zwischen Alt- und Neupiraten existiert, je nachdem, wie lange die schon mit Liquid Feedback zu tun haben. Und bevor sozusagen nicht alle auf ein ansprechendes Niveau geschult worden sind, müsst ihr damit rechnen, dass die meisten Delegationen von Leuten gemacht wurden, die irgendwie von jemand angesprochen wurden, dass sie mit dem Liquid Feedback ihnen doch eine Delegation geben sollen, wenn es ihnen zu kompliziert ist. Dazu muss man auch sagen, dass diese Diskussion etwa 2 bis 3 Wochen gedauert hat über die Mailingliste der AGÖA Nordrhein-Westfalen bezüglich dieser Beschneidungs-PM, bezüglich einer Position der nordrhein-westfälischen Piratenpartei. Und es war teilweise ziemlich peinlich eigentlich, was da abging. Gut, dann hätten wir den Win Sellmann. Ja, ich habe eine Frage generell bezüglich der grob, also der übergeordneten Thematik Pro und Contra Delegationen und Superdelegationen. Was ich nicht so ganz verstanden habe, die ganzen Argumente gegen die Delegation sind sehr einleuchtend. Ich habe aber bisher noch kein Argument für eine Delegation gefunden, dass man nicht gleichermaßen, exakt so wie es genannt wurde, auch dafür einsetzen kann, dass die Politik, wie wir sie vor den Piraten hatten, die parlamentarische Demokratie in Ordnung war und eigentlich die beste Form und wir Piraten vollkommen überflüssig sind. Kann mir jemand ein Beispiel nehmen, wo Delegationen sinnvoll sind, ohne dieses auch als Argument zu vertreten? Ja, kann ich. Kann ich auch. Dann Joker, mach das doch mal. Ich habe gerade einen aktuellen Fall, wo ich das habe. Ich bin jemand, der eigentlich sehr viele Delegationen hat, der was mir auch so ein bisschen Respekt einflößt, aber ich versuche das dem gerecht zu werden. Es gibt im Bereich Gesundheit momentan Initiativen, denen ich nicht zustimme, wo meine Delegationen aber dem zustimmen. Das ist auch okay. Jetzt war die Frage, jetzt habe ich den Faden verloren. Du wolltest ein sinnvolles Beispiel, ein Argument liefern pro Delegation. Was nicht gleich, ja, einfach ein Argument pro Delegation. Nein, pro Delegation, ja. Pro Delegation, das mache ich. Ich möchte nicht hier einfach wieder weitere Pro-Delegation-Argumente aufgerollt haben, die schon da waren, sondern mal eins, dass nicht gleichzeitig auch die repräsentative Demokratie höher wertet als das, was wir wollen. Ich verstehe es nicht. Also, ein Argument mit Delegationen vertrete ich Leute, die sich nicht mit einem Thema beschäftigen. Vertrete ich auch gleichzeitig die Argumentation, wir brauchen nicht die Piraten, wer die SPD, die CDU oder die Grünen gewählt hat, ist vertreten und das ist meine Delegation. Wir brauchen keine neue Form der Demokratie, wir brauchen kein 2.0. 1.0 sind Delegationen. Also ich möchte ein Argument für Delegationen, das nicht gleichzeitig in gleicher Form auch die alte Form repräsentativer Demokratie, wie wir sie in Deutschland haben, auch unterstützt. Oder als besser darstellt gegenüber einer basisdemokratisch geordneten. Darf ich da was sagen? Also ich hätte ein Beispiel. Also das Beispiel wäre diese Diskussion hier. Diese Diskussion könnten wir nicht führen, wenn es das Delegationsfeature nicht gibt. Weil, wie ich schon ein paar Mal ausgeführt hatte, würde es denn die Delegation bzw. die Orientierung am Abstimmungsverhalten einfach nur über andere Kanäle ablaufen. Wir könnten uns nicht darüber unterhalten, warum ein Martin Hase, ein Tatsohn oder was auch immer für Leute einen solchen großen Einfluss in der Partei haben und wie wir das besser ändern können, dass die Leute selber abstimmen. So, wir könnten uns halt nicht darüber unterhalten, dass wir mehr Schulungen machen in Liquid Feedback. Wir könnten uns halt nicht über Tagungen unterhalten, halt diese Diskussion ist halt das Beispiel pro dafür. Wir können halt irgendwie Machtstrukturen in unserer Partei analysieren, was ohne halt diese Transparenzmachung durch das Delegationssystem nicht möglich wäre. glaube aber, diese Frage, die da im Raum steht, ist einfach falsch gestellt. Denn es geht ja nicht um Delegation, sondern Liquid Democracy enthält ja eine ganz bestimmte Ausprägung von Delegation, die insbesondere die sofortige Rückrufbarkeit, die Umdelegierbarkeit und vor allem die direkte Teilnahme enthält, was die repräsentative Demokratie nicht enthält. Doch regelmäßig bei jeder Wahl ist die Rückrufbarkeit gegeben. Also das ist kein, sehe ich jetzt keinen großen Unterschied, außer dass es eine andere Zeitskala ist. Genau, die Zeitskala. Ich muss jetzt 4 Jahre lang rummerkeln lassen und habe nicht die Möglichkeit, eine Stimme zurückzuholen und zu sagen, nein, jetzt bin ich unzufrieden, jetzt möchte ich, dass andere Leute hier die Entscheidungen treffen. Und wenn du das nicht als, also wenn du eine Zeitskala von einem Tag gegenüber 4 Jahren nicht als relevanten Unterschied ansiehst, ja, dann entzieht sich mir dieses Argument. Okay. Polemische Äußerungen sind das. Nein, das ist polemisch. Das nicht als Unterschied an, aber definiere bitte nicht, dass du nicht mit mir reden willst, da ich das nicht tue. Sorry, das fand ich ziemlich stillos. Nein, ich finde es sehr merkwürdig, eine Gleichsetzung zu machen und es auf eine reine Zeitsetzungskiste runterzuspielen, ob du jemanden für einen festen Zeitraum wählst, der dann erstmal 3 von den 4 Jahren damit beschäftigt ist, irgendwie seine Macht zu festigen und 1 Jahr anschließend wiedergewählt zu werden, oder ob du den unter einen ständigen Druck setzt, dass er sich erklären muss, dir als Wähler oder sonst irgendwas. Das ist ein qualitativer Unterschied und es hat überhaupt nichts mit Zeitskala zu tun. Was für ein Quatsch, Monopol. Bitte? Das ist vollkommener Quatsch, dann kannst du auch noch so nahe an dein Mikrofon rangehen und wahnsinnig intim sprechen. Dieser Unterschied zwischen einem Bundestagsabgeordneten und einem Superdelegierten, den gibt es nicht, denn du gibst deine Stimme ab und das ist kein Zeitraum, denn Abgeben einer Stimme ist Faulheit und da kannst du mir erzählen, was du willst. Wenn es um Basisdemokratie geht, dann geht es darum, dass ich meine Stimme wohl überlegt einsetze und abgebe. Und klar, natürlich, wenn ich eine Bundestagswahl habe, dann gebe ich meine Stimme für 4 oder 5 Jahre oder Landtagswahl, was auch immer, gebe ich meine Stimme ab, aber das gebe ich auch in einem Liquid Feedback und das ist sowas von unpiratisch, einfach meine Stimme abzugeben an irgendeinen anderen, den ich vielleicht mal irgendwann getroffen habe. Und also für mich ist jede Form der Delegation meiner Stimme ist für mich vollkommen unpiratisch und alles, was du sagst, Monopol, das kann ich nicht unterstützen. Nehme ich zur Kenntnis und würde mich gerne noch bei Win entschuldigen für den unangenehmen Duktus, den ich hatte. Der nächste wäre Grimin. Ja, genau. Erstmal zu der Sache der Delegation. Es ist Faulheit. Also ich beschäftige mich täglich, bin ich mindestens 1 Stunde im Liquid Online und ich habe 14 ausgehende Delegationen in verschiedene Themenbereichen und zu einzelnen Themen. Also nur zu der Sache. Und jetzt, um nochmal ein Beispiel zu bringen, also wie Delegationen halt ablaufen, warum es halt nicht genau dasselbe ist wie in der Bundestagswahl. Nehmen wir halt mal das Beispiel Bundesparteitag. Leute sitzen halt alle beim Bundesparteitag und es geht gerade um die Finanzordnung, es wird abgestimmt. Ich persönlich habe keine Ahnung von Finanzordnung und ich möchte mich lieber thematisch beschäftigen, also gucke ich natürlich, aber es ist ja wohl nachvollziehbar, dass ich dann zum Beispiel zu unserem Schatzmeister unseres Landesverbandes gucke. So, denn das machen dann meinetwegen auch 10 Leute an meinen Tisch. Denn bestimmt schon mal das Abstimmungsverhalten des Schatzmeisters unseres Landesverbandes über das Abstimmungsverhalten von 10 anderen Leuten. Damit hat er schon mal mit sich eingeschlossen 11 Delegationen. So, dann kann es aber sein, dass eben dieser Landesschatzmeister sich auch noch an dem Abstimmungsverhalten von meinetwegen der Bundesschatzmeisterin orientiert und es machen vielleicht noch 4 andere Schatzmeister ähnlich und dann hat die Bundesschatzmeisterin mit ihrem Abstimmungsverhalten über das Abstimmungsverhalten von 50 anderen Piraten bestimmt. Und nichts anderes ist, was im Liquid Feedback abläuft. Und das ist halt eben nicht dasselbe, wie bei einer Bundestagswahl, wo du halt 4 Jahre lang einen Bundestagsbeauftragten beauftragst, in deinem Namen abzustimmen und du keinerlei Einfluss darauf hast. Mitkrieger? Ja, schönen guten Abend. Falls ich irgendwas fragen sollte, was schon Thema war, einfach abbügeln und drüber gehen, dann höre ich es mir später an, denn ich bin später dazugekommen. Meine Information ist, dass wir eigentlich in der Testphase sind. Also wäre meine Frage noch ein bisschen, was gibt es so an Learnings jetzt aus dieser Auswertung, gerade in Bezug auf die Delegation? Ich habe nämlich ein Beispiel selber, das ich gesehen habe, und zwar geht es darum, wie sind eigentlich innerhalb dieser Themenfelder, die ich delegieren kann, dann die Alternativanträge, die zum Beispiel eingebracht werden, begrenzt in der Legitimation. Ich habe zum Beispiel einen Alternativantrag gesehen, der hieß, dieses Thema eignet sich nicht zur Diskussion der Piratenpartei. Da haben ganz viele abgestimmt und das ist aber eigentlich ein Ding, was überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat, und damit hebel ich dann im Prinzip mit so einer in Anführungsstrichen quasi schon eine quasi schon Troll-Alternativantrag plötzlich ein ganzes Ding aus. Gibt es da jemanden, der da was zu sagen kann? Martin, Moni? Wenn nicht, hätte ich noch zwei andere Fragen. Sonst kann ich vielleicht. Also mir ist es in letzter Zeit auch aufgefallen, dass man diese Gegen-Innis nach dem Motto, dieses Thema bitte nicht, weil, oder es passt gar nicht, dann zum Teil auch sehr stark unterstützt werden. Das ist dann irgendwo ein Learning und ist, also das Nutzerschaft hat sich irgendwo dieses Verhalten angeeignet. Das systemkonforme Verhalten wäre eigentlich, die ursprüngliche Initiative nicht übers Quorum zu bringen, beziehungsweise zum Schluss einfach dagegen zu stimmen. Aber bei manchen Sachen ist dann wohl scheinbar die Angst so groß, dass dann halt relativ zufällig halt doch genug Ja-Stimmen oder halt nicht genug dagegen stimmen, die dann halt eben solche Gegen-Innis vorbringen. Unbedingt machen muss man es nicht, aber also es scheint ja zu funktionieren. Nutzer werden sich dann ja am Ende über diese beiden Initiativen drüber klar, was sie halt eben wollen. Also entweder halt eben den Programmantrag mit einem bestimmten Tenor oder halt eben solch einen Programmantrag zu diesem Zeitpunkt ganz bestimmt nicht. Das ist manchmal auch ganz hilfreich und okay, würde ich sagen. Naja, Martin hatte vorhin gesagt, die Diskussionsphase ist ja erstmal sozusagen fürs Konstruktive da und wer dann dagegen ist, der hält sich raus. Und das wird natürlich massiv durch diese Art der Interaktion ausgehebelt. Also da sieht das System etwas gerade nicht vor, nämlich Nein zu sagen während der Diskussionsphase, wahrscheinlich mit der Intention, da irgendwie Konstruktivität walten zu lassen. Und da wird, sagen wir mal, mit eigentlich systemfremden Mitteln dann entsprechend der Gegenpunkt gesetzt. Genau. Das, also in die Richtung ging es auch ein bisschen, wie sicher ist quasi dieses Tool an sich, weil man ja auch, wenn man es noch, offizieller macht mit der Zeit, auch aufpassen muss, sind die Leute überhaupt legitimiert, die da drin sind? Sind die überhaupt noch Mitglied der Partei? Haben die überhaupt bezahlt und dürfen hinterher auch auf dem Parteitag darauf abstimmen? Sind die alt genug und so weiter? Ich weiß nicht, ob da schon Sachen in das Neue jetzt mit reingekommen sind. Es gibt ja auch das 2.0. Ich weiß nicht, ob das auch schon Thema war. Genau, da könnte Martin vielleicht was dazu sagen, oder ist jemand von der Systemverwaltung da? So viel Erfahrung habe ich jetzt mit dem 2.0 auch nicht. Aber das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben hier, dass natürlich auch immer geprüft sein muss, ob die Leute noch dabei sind und so weiter. Das ist ein gewisses Problem, ja. Das ist aber ein neues Thema zu sagen. Ja, empfehle in dem Zusammenhang die Lektüre von dem Blog von Tarzun, der ja immer versucht, aktuelle Informationen zu streuen. Ich glaube, da ist im Zusammenhang mit der Sage-Einführung einiges noch geplant. Auch in Richtung aktuelle Sachen. Tobias, welcher Tobias jetzt? Ja, wieder. Okay. Ja, ich bin leider mit meinem zweiten Account drin, weil mein anderer nicht geht. Normalerweise bin ich als Tobias im Mumble aktiv, ansonsten über Twitter Piratentob. Ich finde, wiederhole ich auch hier etwas, was mir eventuell schon gefallen ist, aber ich möchte nochmal auf die Superdelegierten zurück. Ich finde es immer so ein bisschen schade, dass die als böse Menschen oder als als Menschen, die zu viel Macht haben. Das Ding ist, wenn man delegiert, ist das eine bewusste Entscheidung. Das heißt, man entscheidet sich bewusst dazu, jemanden seine Stimme zu geben, temporär oder langfristig. Aber das ist alles wieder, was man über Systemeinstellung regeln kann. Dass man halt sagt, dass Delegationen temporär oder immer wieder neu bestätigt werden müssen. Das kann man ja regeln. Das Zweite ist, wenn ich delegiere, dann delegiere ich meistens nicht aus Faulheit, sondern weil ich weiß, ich werde zu dem Zeitpunkt mit ganz anderen Sachen beschäftigt sein, sodass ich einfach entweder an den Initiator oder an einen Unterstützer delegiere, wo ich weiß, dass der ungefähr in meinem Sinne abstimmt. Und das Zweite, beziehungsweise das Letzte ist, ich würde mir wünschen, dass Liquid Feedback endlich als das betrachtet wird, was es eigentlich ist, als Entwicklung, als Experiment. Das ist wie eine normale Software. Eine Software entwickelt sich und irgendwann, wir werden nie eine perfekte Software haben, aber wir werden uns dem annähern. Und ich wünsche mir eigentlich, dass Liquid Feedback so betrachtet wird. Danke. Hat jemand etwas zu sagen? Ja, ist ja richtig. Also ich sehe das auch so. So, Dennis, bitte mit etwas anderem als Geschichte. Ja, also zum einen würde ich gerne mal auf meinen Vorredner eingehen wollen, das sollte man ja auch machen. Superdelegierte sind also von meiner Sicht aus überhaupt nicht böse, also das würde ich gerne mal in Abrede stellen. Allerdings ist eben auch das Missbrauchspotenzial bei solchen ungeteilten Machtverhältnissen durchaus auch sehr groß und es bildet eben auch nicht die Mehrheitsverhältnisse in der Partei ab. Ja, also das ist eben nicht gegeben und da hat man eben mal einen anderen Anspruch gehabt. Martin hat jetzt eben, ich würde da gerne nochmal drauf zurückkommen, gesagt, irgendwie Autocracy sei sozusagen so die einzige Alternative, die vielleicht möglich wäre. Ich kann das nicht bestätigen. Wir hatten schon irgendwie 2010 irgendwie 6 Tools oder mehr irgendwie Alternativen waren. Ich möchte da jetzt nicht wieder eingehen. StreetDog hat da schön dargestellt, dass wir eben nicht pauschal sagen können, welches Tool gut oder schlecht ist. Er hat da irgendwie sehr schön eben dargestellt, dass es auf die Aufgabe darauf ankommt und wie man die definiert. Und ich habe schon 2010 gesagt, dass es vielleicht auch eine Kombination aus verschiedenen Tools für unterschiedliche Aufgabenbereiche durchaus sinnvoll sein könnte. Und darüber könnte man eben auch mal nachdenken. Und der Punkt ist ganz einfach, dass diese Suche nach Alternativen, ja, Martin hat das ja unterstützt, ja auch erstmal als Ziel formuliert werden muss von einem Bundesvorstand oder aus meiner Sicht besser von einem BPT. Auf jeden Fall ist der Talkracy da sicher nicht die einzige Alternative. Dann war vorhin irgendwie der Punkt, dass ich irgendwie Demokratiemodelle irgendwie verwechseln täte. Das stimmt so nicht. Aber ich gebe Martin da sicher recht, dass auch da nochmal diskutiert werden muss, weil sicher, als das damals irgendwie beschlossen wurde, vielen nicht klar wäre, was Liquid Feed Democracy jetzt in dem Fall bedeutet und was es in der Praxis dann eben für Auswirkungen hat, welche Probleme das hat, etc. Und diese Diskussion müsste man vielleicht auch sicher nochmal offen führen und klar informieren, was denn eben von verschiedenen Modellen die Vor- und Nachteile sind und warum man die jetzt eben in der Partei möchte oder dann halt gesellschaftlich umsetzen möchte. Der dritte Punkt ist, was ist denn überhaupt, und die Frage ist mir wirklich sehr wichtig, was ist überhaupt mit den Offlinern? Ja, das ist bis jetzt noch nicht, also ich habe es bis jetzt noch nicht gehört, dass das diskutiert wurde. Haben die überhaupt gar kein Anrecht darauf, das an einer demokratischen Meinungsbildung, so wie wir uns das vorstellen, einzubezogen zu werden? Und ich erinnere in dem Zusammenhang mit der Suche nach Alternativen daran, dass Ben Stöcker Anfang 2010 auch das Modell der Urabstimmung ja mal vorgeschlagen hatte, worüber man auch mal neu nachdenken müsste, wenn man das denn wollte, also solche Offliner einbeziehen, oder ob es da vielleicht auch mögliche Alternativen gibt. Ich, und das möchte ich auch ganz, ganz klar mal sagen, bin eigentlich einer der Befürworter von Liquid Feedback gewesen und habe sogar in Niedersachsen mit dafür gesorgt, dass dort die Instanz eingeführt wurde. Also die Kritik, die ich jetzt irgendwie an Liquid Feedback äußere, ist nicht so, dass ich irgendwie generell dagegen gewesen bin. Das möchte ich gerne mal anmerken. Danke. Dann kommen wir auch wieder zum Thema Delegationen zurück. Ich hatte noch das Thema auf meiner Liste, dass Delegationen die Dinge, die sowieso passieren würden, abbilden würden. Das wurde jetzt ein paar Mal schon genannt, dass Leute wenn sie sich nicht gut auskennen oder sich unsicher sind oder so, schauen, was andere Leute machen und das dann nachmachen. Und Delegationen würden das nur abbilden und transparent machen. Den Gedanken finde ich ehrlich gesagt ganz schön schräg. Also erstens mal ist es nicht dasselbe. Also wenn ich irgendjemand anderen gucke, wie der sich verhält, dann geht das immer noch durch meinen Kopf durch und ich habe immer noch meine eigenen Erfahrungen und kann da immer noch drüber nachdenken entscheide mich dann selber. Also bilde mir quasi meine Meinung anhand von dem, was andere Leute machen. Wenn ich eine Delegation vergebe, ist es nicht so, dass ich mich an einem anderen orientiere, sondern es ist im Prinzip, als würde ich mir auf dem Bundesparteitag meine Stimmkarte jemand anders auf den Tisch legen und würde weggehen. Ich würde mir keine Meinung bilden, sondern ich würde jemand anders das komplett machen lassen. Wüsste noch nicht mal sicher, ob es dieser andere macht oder ob er diese Karte nochmal mit einem Dritten weitergibt. Also ich halte diese zwei Sachen überhaupt nicht für vergleichbar. Also die Delegationen sind viel mehr Blankoschecks, als wenn ich mich einfach nur jemand anderen frage, was er davon hält und dann halt dasselbe mich dann daran anschließe. Das ist ein völliger Apfel- und Birnenvergleich. Und auch der Gedanke, dass man die Machtstrukturen in der Partei dadurch abbilden könnte, ist auch meiner Meinung nach ein völlig schräger Gedanke. Weil erstens die Delegation eben die eigentlichen Orientierungen, wie die Leute sich aneinander orientieren, nicht sauber abbilden. Vor allem auch, weil globale Delegationen und solche Sachen dafür überhaupt nicht geeignet sind und transitive. Und zweitens, weil nur ein Bruchteil überhaupt die Delegation nutzt, der Partei. Es gibt viele Wortführer in der Partei, sage ich jetzt mal, die mit Sicherheit einen großen Einfluss haben, die allerdings überhaupt nicht große Delegationen haben, weil einfach denen ihre Anhänger sozusagen keine so großen Fans der Delegationen sind. Während andere wiederum, die selber die Delegationen an sich gut finden und sehr bewerben und eben auch ihren Anhängerkreis haben, die auch Delegationen gut finden, dort sammeln sich eben die Delegationen. Das passt aber nicht auf die gesamte Partei. Also das funktioniert, wenn überhaupt, dann nur für einen Bruchteil der Partei und selbst da nicht richtig. Darum sehe ich auch überhaupt nicht, warum man jetzt unbedingt die Delegation behalten muss, um irgendwelche Machtstrukturen sichtbar zu machen. Das gelingt ohnehin nicht. Ja, dann sage ich mal was dazu. Also es gelingt besser, als wenn man gar nichts macht. Und dein Vergleich hinkt auch. Ich meine, wenn du auf dem Parteitag deine Stimmenkarte weitergibst und weggehst, dann kannst du in der Tat nicht kontrollieren. Hier kannst du kontrollieren. Offenbar machen das ja Leute. Du machst es ja. Also irgendwie argumentierst du da nicht so ganz auf deiner Linie, sondern irgendwie auch gleichzeitig noch gegen dich. Das ist ja gerade das. Man kann ja Dinge hier nachvollziehen. Das kann man auf dem Parteitag eben nicht. Also es ist schon ein Unterschied. Und wenn du sagst, da gibt's noch ganz andere, die haben ganz wenig Delegationen und haben trotzdem viel Macht, dann will ich doch fragen, was sind das denn für Leute? Muss man da nicht vielleicht aufpassen? Wenn das sind, weil das ja Leute sind, die irgendwie auf informelle Weise irgendwie an Macht kommen, und da werde ich dann bin ich wirklich unruhig, wenn das so passiert. Das ist völlig selbstverständlich, dass es immer und überall passiert. Das passiert auch bei den Leuten mit vielen Delegationen. Du übst mit Sicherheit auch Einfluss auf Leute aus, die nicht auf dich delegieren. Und es steht dann nicht in Liquid Feedback. Es ist doch völlig naiv zu glauben, dass die gesamten Einflüsse innerhalb der Piratenpartei sich in den Delegationen abbilden würden. Das glaubt ja auch keiner. Nur bei Liquid Feedback kann man eben ein bisschen was sehen. Sicherlich auch nicht alles, aber man wird sehr viel schlauer, als wenn ich sonst schaue, was informell in der Partei passiert. Win. Ja, also erst nochmal, natürlich, also das hat aus meiner Sicht den Punkt, stimme ich zu, gewisse Vorteile gegenüber einer reinen parlamentarischen Demokratie, wenn man seine Meinung, seine Delegation schnell wieder zurückziehen kann gegenüber 4 Jahren. Aber vom Grundprinzip sind doch die Argumente, also es geht mir jetzt um pro Delegation gegen jedes Mitglied eine Stimme in der im Liquid Feedback. Also was ist der Vorteil von Delegation gegenüber der anderen Lösung? Und da würden mich mal besonders die Vorteile, einfach nur als Argumentationshilfe, die Vorteile interessieren, die nicht im gleichen Weise auch als Vorteile für die parlamentarische Demokratie benutzt werden können. Also Vorteile für Delegationen. Sorry, von Delegationen. Kann ich was dazu sagen? Gerne. Weil so jeder bestimmen kann, wie viel Zeit er ins System investieren will. So, ich kann halt entweder alle 180 Tage 5 Minuten investieren, in denen ich eine Delegation halt setze, eine globale Delegation, oder ich kann jeden Tag stundenlang irgendwie halt jede Abstimmung verfolgen. So hat halt jeder die Möglichkeit, sich einzubringen mit seinem Stimmgewicht. So, was er halt normalerweise nicht könnte ohne dieses Delegationsprinzip. Das finde ich schon ein sehr starkes Argument auf meine Frage gezogen. Erkennt immerhin die Tatsache an, dass nicht jeder bereit ist, gleich viel Zeit zu investieren in sein politisches Engagement. Da muss man sicherlich auch zwischen Bürgern und Parteimitgliedern noch eine Abstufung machen. Rudi! Ja, zu dem Punkt direkt nochmal. Sebastian Jarbusch hatte ja seinerzeit in seiner Magisterarbeit gezeigt, dass die Nutzer von Liquid Feedback etwas deutlich zufriedener waren mit der innerparteilichen Demokratie als die Nichtnutzer von Liquid Feedback. Jetzt bin ich ein Nutzer von Liquid Feedback und qua technische Kompetenz delegiere ich halt eben an Leute, die, von denen ich erwarten kann, dass sie ein ähnliches Stimmverhalten haben werden wie ich selber. Also immer ich in der Lage bin, solche Leute zu finden, was auch nicht überall der Fall ist. Aber da wäre ich dann sozusagen ein Beispiel von jemandem, der halt eben aus Zeitmangel, weil ich kann mir halt eben auch nicht alle 4000 Initiativen durchlesen und der halt dann auch immer mal wieder selber abstimmt und sich halt eben auf seine Delegierten verlässt. Also ich wäre dann halt eben auch unzufriedener mit einem parlamentarischen Modell, halt eben mit einer längerfristigen Delegation. Also wenn ihr da ein Einzelbeispiel genügt. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, wenn man sich überlegt, an wen delegiert man überhaupt, dann haben die Superdelegierten eine sehr hohe Sichtbarkeit im System. Insofern und haben auch ihre natürlichen Vorteile als Kommunikatoren, die sie im Normalfall sind, sehr gut vernetzt und so weiter. Das alles sehr stark selbstverstärkend. Was haltet ihr von Features, die, die den Delegationsgraphen netzwerkartiger gestalten? Also mit mehr Kleindelegierten, sage ich mal, womit der gesamte Graph dann wahrscheinlich auch weniger hierarchisch wird. Also im Moment dürfte das sehr viele Räume enthalten, schätze ich. Relativ wenig Kreise oder ähnliches. Ich hatte mir mal überlegt, dass man im Themenbereich sich zwei relativ kontroverse Initiativen raussucht von den aktuellen, die annähernd 50-50 ausgegangen sind und dann Initiative A, ja gestimmt, Initiative B, ebenfalls ja gestimmt, 5 zufällige Mitglieder raussucht, Initiative A, ja, Initiative B, nein, ebenfalls 5 Mitglieder, dann halt auf die Art und Weise sich 4-5er-Gruppen von potenziellen Delegierten raussucht. Hoffnung dann halt eben, dass diese tatsächlich dann auch Delegationen erhalten, weil es ist ja jedem relativ einfach möglich, kontroversen Initiativen seinen eigenen Standpunkt zu stimmen, und, dass der Graph dann einfach weniger hierarchisch wird, weniger auf die Superdelegierten. Darf ich dazu direkt mal was vorschlagen? Hm? Aber kurz, was, bitte. Was ich gut fände, wäre, wenn jeder, der was delegiert hat, eine Mail über die Abstimmung von dem kriegt, der dem er seine Stimme delegiert hat. Dann kann er nämlich entscheiden, ich finde das gut oder ich stimme selber ab. Oh, du meinst während der laufenden Abstimmung? Genau. Das wäre mal ein neuer Vorschlag. Vielleicht stellst du den mal ins Liquid ein. Darf ich eine Verständnisfrage dazu an Fullerin richten? Und zwar, soll das automatisch passieren oder muss das derjenige machen, der gerade super delegiert ist? Wenn, dann automatisch. Und eventuell sollte der, der delegiert hat, eine Option haben, das auszuschalten, wenn er das nicht will. Okay, bevor wir jetzt in die Tool-Diskussion gehen, dafür gibt es den Bereich Liquid Feedback Weiterentwicklung. Jeder hat sich eingeladen, da was einzustellen. Piratos. Ja, hallo. Ich habe 3 Punkte zu dem Thema Superdelegierte. Zum ersten, ich finde Superdelegierte demotivierend, am Liquid Feedback teilzunehmen. Ich habe es erlebt bei der ESM-Abstimmung, dass dann eine Gegeninitiative gestartet wurde, wo es um eine bedingte Zustimmung zum ESM ging. Es haben sich zu der Ablehnung über 400 Leute eingetragen und ein paar Delegierte dazu und bei der teilweisen Zustimmung waren es dann wenige 30, 40, 50 Einzelstimmen und über 300 Superdelegiertenstimmen. Also eine Inversion der ganzen Situation, wenn man sich das mal betrachtet. Also das hat mich schon sehr demotiviert, solche Faktoren. Das Zweite, ich glaube, es ist genauso aufwendig, eine Entscheidung eines Delegationsträgers zu überprüfen, wie dann im Endeffekt selbst zu entscheiden. Das heißt, wenn man das wirklich ernst nimmt und seine Delegationen überprüft, muss man sich auch wieder fachlich mit seinen Entscheidungen auseinandersetzen. Das fällt mir hier immer so in der Diskussion ein bisschen unter den Tisch, weil das immer so als einfach dargestellt wird. Und das Dritte, was mich echt stört daran, ist, dass Prominente per Prominenz schon Delegationen erhalten. Das wirkt sich dann darin aus, dass zum Beispiel Leute, die irgendwelche Arten von Medien innerhalb der Piraten betreiben, dadurch auch schon Delegationen erhalten, weil sie bekannt sind. Und ja, das ist sowas wie Klein Berlusconi in der Partei, empfinde ich das. So, das mal als mein Feedback. Mag da jemand was zu sagen? Ja, bitte ohne auf den kleinen Berlusconi einzugehen. Ja, das war auch nicht, also das war jetzt nur eine kleine Spitze. Auf die muss man gar nicht eingehen. Also die Superdelegierten, die ich mitbekommen habe, die sind, wie es vorhin schon mal angeklungen ist, nicht so bekannt und auch nicht so in den Medien vertreten, wie man es hier darstellt. Ich glaube, Maha wurde mal erwähnt, ne? Und du warst du mal im Spiegel, Martin, mit dem Thema? Genau, ja, ich war im Spiegel in dem Thema. Da ist natürlich der Spiegel nicht selber drauf gekommen, weil er festgestellt hat, der hat viele Delegationen, sondern der Spiegel hat mit verschiedenen Leuten von der Piratenfraktion gesprochen. Ist ja klar, das machen die üblicherweise. Und dann hieß es ja, mach doch mal was über Liquid Feedback. Und dann meinten die Spiegelleute, ja, wenn wir was über Liquid Feedback machen, dann müssen wir es an einer Person aufhängen. Könnt ihr uns da nicht ein besonders aktives Mitglied nennen? Und danach haben die Leute von der Piratenfraktion gesagt, ja, da gibt's doch Maha. Und so ist das gekommen. Also es hat eigentlich gar nicht so viel mit den Delegationen zu tun gehabt. Weiß nicht. Also es ist halt auf diese Weise über diese übliche Presseschienen gekommen, dass halt da ein Kontakt gesucht wurde, der da Auskunft geben kann. Dass das dann so an mir persönlich aufgehängt worden ist, liegt eben an der Schreibe im Spiegel, dass die halt nicht über ein Thema berichten, wenn sie es nicht an einer Person festmachen können. Da kann man sagen, wir Piraten sind anders, wir machen Themen statt Köpfe, aber das kommt halt in der Presse vom Schlage des Spiegels nicht an. Das ist natürlich interessanter, wenn man sagen kann, einer der mächtigsten Piraten spricht jetzt mit uns. Natürlich genau. Viel schöner. Martin, ich habe einen Vorschlag. Und zwar ist es jetzt 12 Uhr. Guten Morgen allerseits. Du bist ja in 14 Tagen wieder da. Und wir können ja alle offiziellen Diskussionen mit Aufzeichnung dann wieder neu aufsetzen. Neue Themen, ähnliche Themen. Machen wir für heute mal... Bitte? Einmal im Monat ist er da. Einmal im Monat. Jeden zweiten Mittwoch bleibt es dabei. Genau, da bleibt es dabei. Also im September habe ich mir das schon fest eingetragen in den Terminkalender. Da können wir dann in der Tat die Diskussion fortsetzen oder auch ein anderes Thema. Jetzt habe ich nicht so viele Themen. Also Liquid Feedback ist zum Beispiel so ein Thema, über das ich natürlich gerne spreche. Okay, können wir dann fortsetzen, weil dann bedanke ich mich erstmal sehr, damit wir ein Ende für die Aufnahme haben. Genau. Bei allen anderen, die jetzt auch noch mitgesprochen haben, und muss dann auch noch den Gecko still stumm stellen, das will er auch, oder taub stellen, weil er schläft dann ein bei der Aufnahme. Und beende die Aufnahme und jetzt kann jeder weiterreden. Und ich bedanke mich auch nochmal bei Monopol Dirk, dass er für mich übernommen hat. Ich habe eine Blasenerkältung, ganz transparent, und muss dauernd aufs Klo rennen. Deswegen war das sehr gut, dass er übernommen hat. Danke vielmals und so, jetzt ist Schluss mit Aufnahme. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.